Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, willkommen. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Welttag des Igels. Aber vielleicht kennen einige von euch das besser unter dem Begriff Murmeltiertag. Ja, weil seit dem alten Römischen Reich, seit der Spätantike gibt es die Tradition des Augurismus, dass man im Endeffekt, sobald die Igel aus ihrem Winterschlaf aufwachen, was ungefähr jetzt passiert, dass man schaut, ob die Igel in einer klaren Mondnacht ihren Schatten des Mondes sehen. Und sollte das der Fall sein, dann geht der Winter weiter. Ihr kennt ja das Spiel und ihr kennt ja auch den Film, wo sich immer alles wiederholt. Ja, der Tag ist heute. Igel, Murmeltiere, beide können wohl die Zukunft vorhersagen. Interessant. Welcome to the Hotel California. Dachte, der Murmeltiertag wäre das, wo sich alles wiederholt im Haus. Das ist ja auch der Tag, an dem sich immer alles wiederholt, aber halt nur für Bill Murray. Ja, okay. Ja, Sonntagabend, 18 Uhr. Willkommen bei den Weltraumaffen. Welcher Tag ist denn heute, Preis? Der 10 Jahre plus 1 Tag. Jetzt musst du sagen, heute ist der Tag, wo sich alles wiederholt. Der Igeltag. Nee, Bill Murray, ne? Wieder nicht abgesprochen. Nee, schlecht gemacht. Ja, schönen guten Abend, hallo, ich begrüße euch zum Welt-Igel-Tag. Ja, ihr kennt ihn vielleicht besser unter dem Namen Murmeltiertag, aber ja gut, das machen wir mal weiter. Wir reden uns schon genug im Kreis thematisch, deswegen. Ja, und das schon seit 10 Jahren, wer gestern keine Zeit hatte, kann den 10-Jahres-Plan sich nochmal angucken als Konserve. Wir hatten Spaß und einen gern gesehenen Gast. Den Solanum. Ja. Und auch ein Gast hatte die NZZ, nämlich Douglas Murray. Der ja auch sozusagen. Nicht Bill Murray, Douglas Murray. Genau, stimmt. Der war zu Gast bei der NZZ, aber nur für einen Tag und noch nicht, der hat sich auch nicht wiederholt. Die NZZ führt ihn so ein. Eines seiner ersten Werke war eine Biografie über Lord Alfred Douglas alias Bosey, den Liebhaber von Oscar Wilde. Seither hat sich Douglas Murray vor allem mit kulturpessimistischen Schriften wie Der Selbstmord Europas einen Namen gemacht. Im englischen Sprachraum gehört der atheistische und offen homosexuelle britische Konservative zu den streitbarsten Publizisten. Genau, und da war er auf Einladung der israelischen Kultusgemeinde war in Zürich und da hat die NZZ mit ihm gesprochen. Geht es erstmal so ein bisschen Geplänkel drum, ob er sich freut, dass Trump sein Buch irgendwie empfohlen hat. Und er sagt einfach, ja, ich freue mich immer, wenn Politiker mein Buch lesen, egal ob rechts oder links. Dann haben wir ein bisschen über Grönland gesprochen, das finde ich aber gar nicht so interessant. So wie Trump behandelt man doch keine Freunde, sagt die NZZ. Und dann sagt Murray, selbst würde es auch nicht tun. Andererseits scheint es der einzige Weg zu sein, einige seiner Verbündeten zur Ordnung zu rufen. Wie Mark Rutte am Mittwoch gesagt hat, glaubt wirklich jemand, dass so viele NATO-Länder ihren Verpflichtungen nachkommen würden, wenn Donald Trump ihnen nicht gedroht hätte? Natürlich nicht. Alles, was Trump tut, hat jeder amerikanische Präsident getan, den ich erlebt habe. Er bittet und fleht seine NATO-Verbündeten an, den amerikanischen Steuerzahlern keine unverhältnismäßig hohe Lasten für die Sicherheit Europas aufzuzwingen. Die Europäer haben sich auf Kosten der Amerikaner ausgeruht. Man mag Trumps Gebaren als Schikanieren empfinden, aber es ändert nichts daran, dass Rutte recht hat. Ja, aber, sagt die NZZ, Donald Trump lässt keine Gelegenheit aus, über Europa herzuziehen. Auch sie sehen die Zukunft des Kontinents kritisch. Ihre Bücher vermitteln den Eindruck, als wäre die Zivilisation schon bald am Ende. Weshalb? Antwortet er ganz trocken, weil Europa weiterhin glaubt, man könnte ohne Konsequenzen die dritte Welt importieren. Und ja, das sollte man noch mehr Leuten ins Stammbuch schreiben als nur der NZZ. Ich meine, wir wissen alle, wie die von Deutschland aus gesehen wird und ja, man wird schon schreien, dass sie den Murray überhaupt zu Wort kommen lassen. Und dann sagt die NZZ natürlich auch ganz europäisch, das Problem ist da, dass die Geburtenraten sinken und unsere Zivilisation ohne Einwanderung ein Problem hat. Das hört man von Leuten, die keine Ahnung haben. Warum sinken denn die Geburtenraten? Ein Grund dafür ist kultureller Pessimismus, ein anderer die Steuerpolitik oder die Wohnungspolitik. In Großbritannien müssten bei einer Nettozuwanderung von 300.000 Menschen pro Jahr entsprechend viele Wohnungen entstehen, was nie passiert ist. Ganz zu schweigen davon, wenn 1 Million Menschen pro Jahr einwandern, wie das unter den letzten konservativen Regierungen der Fall war. In dieser Situation können die Menschen sich keine Familie leisten. Sie können sich kein Haus leisten. Und so weiter. Jetzt klingen Sie wie ein Sozialist. Ist es nicht auch so, dass die Leute keine Kinder haben, weil sie keine wollen? Nein, das hat nichts mit Sozialismus zu tun. Es liegt daran, dass Güter knapp werden und wenn man den Leuten zu viel Geld wegnimmt. Natürlich schreibe ich niemandem vor, ob er Kinder haben soll oder nicht. Wer glaubt, die Antwort auf die Geburtenkrise in Europa sei Migration aus Nordafrika, wird irgendwann überrascht sein, dass der Übergang nicht reibungslos verläuft. Das Argument ist so idiotisch, weil es alle Konsequenzen außer Acht lässt, die sich daraus ergeben. Es ist Wahnsinn zu denken, man könnte einfach die nächste Generation von Menschen aus Entwicklungsländern importieren. Menschen mit Augen im Kopf konnten das seit Jahrzehnten sehen. Und vernünftige Regierungen wie jene von Dänemark haben erkannt, dass es sie die Länder bleiben möchten, die sie sind. Dänemark hat eine der besten oder besser gesagt die einzige intelligente Einwanderungspolitik in Europa. Das würde ich so nicht sagen, weil Polen oder Ungarn oder Tschechien oder so, die können das auch noch ganz gut. Interessanterweise unter der Führung einer linken Regierung. Ja, dass wir wissen, ja, haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass die dänischen Sozialdemokraten nicht so ganz das gleiche sind wie die deutschen Sozialdemokraten. Und dann stellt die NZZ, finde ich, eine interessante Frage mit, wann haben Sie denn persönlich erkannt, dass die Einwanderung Probleme schafft? Und dann sagt er, als 1989 Menschenmengen auf die Straßen der britischen Städte den Mord an Salman Rushdie forderten, weil Ayatollah Khomeini dies angeordnet hatte. Oder als wir 2001 massive ethnisch-religiöse Unruhen im Norden Englands hatten, als es anfing mit all den Selbstmordattentaten. Als Lehrer in Großbritannien wegen angeblicher Blasphemie gegen den Islam untertauchen mussten. Als ein französischer Lehrer aus demselben Grund auf offener Straße enthauptet wurde. Oder als eine große Anzahl von Menschen, hauptsächlich aus Pakistan, junge weiße Mädchen aus der englischen Unterschicht systematisch vergewaltigten, weil sie als leichte Beute angesehen wurden. Soll ich fortfahren? Ja, sagt die NZZ, das sind die düsteren Seiten der Migration. Die andere Seite ist, dass die Leute zu uns kommen, die sich beteiligen, etwas aufbauen oder wie hier in Zürich für das Amt des Stadtpräsidenten kandidieren. Wenn man Migranten aufnimmt, die arbeiten und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, dann kommt es gut. Wenn man jedoch Migranten aufnimmt, die nicht arbeiten, Sozialleistungen beziehen und eine intolerante, gewaltaffine Kultur mitbringen, dann hat man keine sehr gute Zukunft. All das ist seit 50 Jahren offensichtlich. Wird Großbritannien Großbritannien bleiben? Oder Deutschland Deutschland? Das ist schwer zu sagen. Meine Prognose lautet leider, dass ein Großteil des Europas noch zu unseren Lebzeiten dem Libanon ähneln wird, weil Menschen alle Warnungen ignoriert haben. In Großbritannien ist es mancherorts schon Realität. Der Libanon, ist es nicht schön? Freut ihr euch nicht drauf? Auch wir haben noch halt leider keine Küste. Aber naja. Und man kann nicht alles haben, der Libanon. Da geht es noch darum, dass er nach Amerika umgezogen ist und da in New York wohnt. Und sie fragen ihn natürlich, dort ist mit Soran Mandani gerade ein Sozialist zum Bürgermeister gewählt worden, der mit Hass auf Israel Politik macht und von Islamisten unterstützt wird. Nach seiner Wahl erklärte er, er wolle Judenhass bekämpfen. Glauben Sie ihm das? Natürlich nicht. Aber wir werden sehen. Vielleicht gibt es ein Maß an Unruhe, das er nicht tolerieren wird oder nicht tolerieren kann. Mamdani ist ein Typ Politiker, den es in Großbritannien seit einigen Jahren gibt, wie Ken Livingstone oder Sadiq Khan. Also der ehemalige und der aktuelle Bürgermeister Londons. Linke Demagogen, die westliche Städte regieren wollen, indem sie über Außenpolitik sprechen, auch wenn sie dafür nicht zuständig sind. Es gibt diesen Typ Politiker in England auch auf lokaler Ebene. Mehrere Abgeordnete sind von muslimischen Wählern gewählt worden, weil sie über Israel wetterten. Auch wenn weder die Hamas noch die Regierung von Premierminister Netanyahu auf verrückte, bärtige Abgeordnete aus dem Norden Englands hört. Mamdani verbreitet den postkolonialen Unsinn, den sein Vater als Professor an der Columbia-Universität gelehrt hat. Erstaunlich, dass der Westen so großzügig ist, sogar seine Feinde reich zu machen und ihnen Posten zu geben. Ja, dann ging es darum, warum wurde er gewählt und er sagt, das ist halt im Endeffekt halt einfach nur außen. Mamdani tritt frisch und strahlend auf, hält glänzende Reden. Ich bin gespannt, wie er sich als Bürgermeister schlägt. Er hat kaum Erfahrung. Seine bisherige Karriere bestand darin, Rapper zu werden und zu scheitern, für seine Mutter zu arbeiten und zu scheitern. Dann fragen sie noch nach dem Israel-Palästina-Konflikt und danach, warum halt für das iranische Volk so wenig Leute im Westen auf die Straße gehen, während doch für Gaza ganz viele Leute auf die Straße gegangen sind. Das müssen Sie die Beteiligten selbst fragen, sagt er, oder einen Psychiater. Ich vermute, dass es bei den Protesten gegen Israel nie um die Palästinenser ging. Bei vielen Menschen ist es ein Mangel an Wissen oder eine Folge der Indoktrination. Es gibt viel Lobbying in Europa und den USA, nicht primär von den Israelis, sondern von den Katarern, den Iranern und anderen Mächten und Regionen. In Washington geben die Katarer mehr Geld aus als alle anderen. Sie pumpen Millionen in Universitäten. Eltern, die ihr Haus beleihen, damit ihre Kinder studieren und klüger werden, müssen sich nicht wundern, wenn ihre Sprösslinge nach Hause kommen und die Palästinenser für die neuesten Opfer des Faschismus halten. Also man kann von ihm halten, was er will, aber er sagt hier einen Haufen wahre Sachen. Als Tucker Carlson noch bei Fox News war, war er gegen die Scharia. Nun mag er sie und er mag Katar. Warum er seine Meinung geändert hat, ist ebenfalls eine Frage für einen Psychiater oder vielleicht für einen Bankberater. Teile der amerikanischen Rechten liebäugeln mit dem puren Bösen, mit Holocaustleugnung und Hitlerverehrung. Ist das eine Mehrheit? Fragt die NZZ. Nein, aber wenn wir sie nicht vom Zentrum fernhalten, haben wir ein Problem. Ich bleibe vorerst dabei. Ich mag die Scharia immer noch nicht. Ich mag immer noch keine theokratischen Faschisten oder sonst irgendetwas in der Art und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Geschichte auf meiner Seite sein wird. Klingt gar nicht so rechts, wie man ihn aussehen lässt. Aber harte Worte, ne? Ist alles bescheuert oder so, was er gesagt hat? Ist das Irrsinn oder Wahnsinn oder so? Ja gut, aber ich meine, wir sind in der Zeit, wir sind in der Zeit, wo harte Worte eigentlich schon zu spät sind. Also, ja. Ach, scheiß der Hund drauf. Jetzt hast du mich fast, ich habe überlegt, wie du auf die Katarer kommst, aber du meinst die Katarer. Ah ja, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Ja, weiter geht's mit Leuten, die Unsinn kritisieren auf der Welt. In dem Fall eine alte Bekannte, Ayan Hirsi Ali. Sie spricht hier, sie nennt hier, also hier der Untertitel heißt Ayan Hirsi Ali on the Progressive Handmaidens of Islamist Misogyny. Also ja, die Zofen der Islamisten, so die Handmaidens hier à la, wie heißt sie, Margaret Atwood. Ja, bis zu 30.000 Menschen sind im Iran getötet worden von der Regierung der faschistischen, nee, Islamischen Republik Iran. Und der Spike stellt hier die Frage, wo sind die westlichen Progressiven und Feministinnen? Und Ayan Hirsi Ali darf sie beantworten. Beziehungsweise als erstes fragt man halt, was ist es denn hier? Was ist an Frauen dran, was den Islamisten so viel Angst macht? Und Ayan Hirsi Ali sagt, unser Körper. Um den weiblichen Körper, um Sex oder Sexualität ranken sich viele Mystifizierungen, Geschichten, die über Jahrhunderte erzählt wurden, bevor Wissenschaft und Aufklärung allgemein anerkannt wurden. Selbst in Europa galten Frauen als Hexen, als Hinterliste. All dies tritt in der islamistischen Theologie weitaus stärker hervor. Es herrscht eine regelrechte Angst vor der weiblichen Anatomie. Man würde staunen, wie viel Zeit diese Kulturen darauf verwenden, festzulegen, welche Körperteile einer Frau unbedeckt sein dürfen und welche nicht. Die fanatischen Islamisten wie jene, die im Iran herrschen, sind zu dem Schluss gekommen, dass absolut alles bedeckt sein muss. Und sie sagt halt, es gab früher Diskussionen wirklich darüber, darf das, darf der Knöchel, darf dies, und dann kam die Gegenbewegung, die gesagt hat, nee, es darf gar nicht, und es sind die Augen, es sind die Lippen, es ist die Stirn, und alles musste irgendwie dann verhüllt werden. In den Ländern wie Saudi-Arabien müssen Frauen bei 35 Grad Hitze Handschuhe tragen, sie laufen in der brütenden Hitze wie Zelte auf Beinen umher. All dies wurde im Namen des Schutzes der Frauen und der Gesellschaft von dem von ihnen möglicherweise verursachten Chaos gerechtfertigt. So, genau. Welche Art von Kalkulation treffen westliche Feministinnen, wenn sie entscheiden, dass bestimmte Frauen es nicht wert sind, verteidigt zu werden? Denn es ist ja verdammt still, wenn man in die Umgebung guckt. So. keiner von den üblichen Verdächtigen scheint irgendwie für die Frauen, die im Iran getötet oder verletzt oder halt eingesperrt worden sind, irgendwie. Besonders die Schwarze vielleicht, aber die hat ja keine Stimme mehr in sowas, ne? Und die hat ja keiner mehr. Weil die sind alle noch heiser wahrscheinlich vom hier From the River irgendwas rumbrüllen und ja, Leute zu verteidigen, die halt Blut an den Händen haben. Die können sich jetzt nicht noch gegen Leute aufwählen. Und es würde natürlich auch schlecht aussehen einfach, ne? Also, sonst ist man doch immer für die Leute mit den Bärten und jetzt ist man auf einmal gegen die, das geht doch nicht. Ja, nun, was ihnen sicher nicht durch den Kopf geht, sagt Ayan Hirsi-Ali, sind die Opfer. Opfer von Banden, die junge Frauen sexuell missbrauchen, also Grooming Gangs. Steht hier im englischen Original, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung, Opfer islamischer Regime. Die westliche liberale Feministin verschwendet keinen Gedanken an diese Mädchen. Als ich 92 zum ersten Mal in die Niederlande kam, erlebte ich, wie emanzipiert die Frauen dort waren, wie stark gleichberechtigt und frei sie waren. Ich war tief beeindruckt. Ich fragte jeden, wie es dazu gekommen war. Und man sagte mir, es läge am Feminismus. So begann ich mich für die Idee des Feminismus zu begeistern. Ich fand Feminismus großartig. Doch nicht alles ist so, wie es zunächst scheint. Ich begann, mich mit dem auseinanderzusetzen, was wir heute Feminismus nennen. Und er unterscheidet sich stark von den früheren Vorstellungen. Philosophen des 18. Jahrhunderts dachten vielleicht, es sei an der Zeit, Mädchen zur Schule zu schicken und ihnen eine höhere Bildung zu ermöglichen, ihnen das Wahlrecht zu geben und sie vor dem Gesetz gleichzustellen. Doch wenn ich mir den heutigen Feminismus ansehe, sehe ich nur einen Zweig der identitätsorientierten Agenda, für deren Durchsetzung Frauen instrumentalisiert werden. Die sogenannten Feministinnen, die Pussyhüte trugen und gegen Donald Trumps Amtseinführung protestierten, kämpften für nichts Sinnvolles. Gleichzeitig. Ja, und dazu sagen, nee, ich grätsche das nur gerade mal rein, weil mir es gerade eingefallen ist. Also bei dieser Pussyhut-Demonstration gab es ja auch Verklärung vom Kopftuch. Ne? Also diese eine Dame, die das damit organisiert hatte, die Linda Sassoor. Und die hat ja auch hier Frau Ayan Hirsi-Ali persönlich ist sie angegangen. Sie hat ja gesagt irgendwie, dass sie ihre Geschlechtsteile ihr irgendwie abspricht oder irgendwie so. Also ihr quasi abspricht, eine Frau zu sein. Und also die Linda Sassoor der Ayan Hirsi-Ali. Gleichzeitig wird vieles von dem, wofür unsere Vorgängerinnen gekämpft haben, wieder zunichte gemacht. Räume nur für Frauen, Orte, an denen man sich ungestört aufhalten konnte, so intime Orte wie Toiletten, Umkleidekabinen und Krankenhausstationen. Sie alle werden nun Männern zugänglich gemacht, die sich als Frauen ausgeben. Und viele Feministinnen schweigen dazu. Mehr noch, sie tragen aktiv zur Herabwürdigung der Weiblichkeit bei. Sie verteufeln und entwerten Dinge, die einst Freude bereiteten, wie Ehe und Kinder. Viele Frauen, die mit diesen Vorstellungen aufgewachsen sind, haben Partnerschaft und Mutterschaft heute völlig abgelehnt. Deshalb lehne ich den westlichen Feminismus ab. Er hat es mir unmöglich gemacht, den Feminismus noch zu schätzen. Wie beurteilen Sie die zurückhaltende Reaktion der breiteren Linken auf den jüngsten Aufstand im Iran? Ein emanzipierter, wahrhaft befreiter Iran liegt nicht im Interesse derer, die sich selbst als Progressive bezeichnen. Die Iraner wollen eine funktionierende Wirtschaft, die auf einer wachsenden Marktwirtschaft, einem kapitalistischen Modell basiert. Sie möchten mit Israel, Amerika und anderen westlichen Ländern zusammenarbeiten. Sie kämpfen für individuelle Rechte. Sie kämpfen für die Rechte der Frauen. Sie kämpfen für all das, wofür die Progressiven vorgeben zu kämpfen, was sie aber in Wirklichkeit zerstören wollen. Ihnen liegt die Familie am Herzen, Schulen, die Wissen und Weisheit vermitteln, statt identitätspolitischer Ideologie. Hunderttausende Iraner konvertieren zum Christentum, was bei Linken heutzutage absolut inakzeptabel ist. Sie verabscheuen all das. Nein, sie werden sich nicht mit dem iranischen Volk solidarisieren, genauso wenig wie mit den Venezuelanern, die sich Maduro widersetzen, oder den Muslimen, die unter der KPCH, also der Kommunistischen Partei in China leiden, oder den Juden in Israel, die von Feinden umgeben sind, die sie auslöschen wollen. Für Islamisten und sogar viele Linke ist der Mensch wertlos. Der Zweck heiligt die Mittel. Wenn also das iranische Regime viele Menschen tötet, was es tut, und gleichzeitig eine Agenda verfolgt, die ihnen gefällt, sehen sie bereitwillig darüber hinweg. Ich glaube, die Frau Hirsi-Ali ist fertig mit der Linken in Europa. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich es dran festmache wirklich, aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck. Ja, sie hat ja mal für diesen Think Tank von den Sozialdemokraten in den Niederlanden Hat sie ja mal gearbeitet als Studentin, glaube ich. Die haben sie ja quasi in die Politik geholt. Aber ja, ihr ist da eigentlich schon ziemlich schnell aufgefallen, dass das halt nicht so richtig ihr Ding ist. Und dann ist sie ja zu den Liberalen, also zu diesen Rechtsliberalen in den Niederlanden. Und für die war sie auch Parlamentsabgeordnete, bis sie dann da halt das Land verlassen musste wegen dieser Theo van Gogh-Nummer. Also sie hatte ja das Drehbuch geschrieben zu diesem Film von ihm, wo es ja auch um die Lage der Frau, um Stellung der Frau im Islam ging. Und dafür ist ja Theo van Gogh auf offener Straße am helllichten Tag ja, mit einem Beil da behandelt worden. Und an seinem Körper hat man dann quasi eine Todesdrohung gegen sie hinterlassen. So nach dem Motto, sie wäre die Nächste. Und daraufhin hat sie ja dann erstmal alle möglichen, also diese Leute, die eigentlich da die niederländische Krone beschützen, die haben sie da auch eine Zeit lang geschützt. Dann war sie irgendwie untergebracht in der israelischen Botschaft auch für eine Zeit, weil die halt auch unter einem hohen Schutz stand. Ja, und dann nach einer Zeit ist sie dann halt nach Amerika emigriert. Und hat ja dann für diesen Think Tank da gearbeitet, wo auch die Christina Hoff Sommers und Christopher Hitchens das American Enterprise Institute. Was die heutzutage, ob sie da noch ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Der Täter sitzt jetzt seit 25, ne, seit 20 Jahren in Haft. Wie lange geht lebenslänglich in den Niederlanden? Es ist unerträglich, dass so Leute am Ende noch freigelassen werden. Ja, das geht ja hier wirklich heute Schlag auf Schlag. Du hast alle meine Artikel an den Anfang gepackt. So, wir haben hier den Brandanschlag auf das Gartenhaus des Rheinmetall-Chefs aus dem April 19, aus dem April 2024. Damals erinnert sich vielleicht jemand dran, wurde halt dieses Gartenhaus angesteckt. Der Schaden war überschaubar. Dennoch schafft es der Vorfall in die bundesweiten Schlagzeilen, weil halt der Armin Papperger, der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall, der Besitzer ist und auf in die Medien dann auch ein Bekennerschreiben aufgetaucht wird, in dem Rheinmetall als Profiteur der Zeitenwende und der Waffenlieferung an die Ukraine bezeichnet wird. Dem Konzern wird vorgeworfen, durch Rüstungsproduktion Tod und Krieg zu befördern. Und am Ende stand Freiheit für Daniela, Bezug nehmend auf Daniela Klette, die RAF-Terroristin, die kurz vorher gefangen genommen wurde. Dieses Bekennerschreiben steht sogar immer noch im Internet, coolerweise. Also so genau gehen wir davor. So ein Scheiß darf im Internet stehen bleiben. Aber wenn du jemanden einen Schwachkopf nennst, dann hast du besser einen Bademantel. Der ehemalige Leiter der Terrorbekämpfung im Bundeskriminalamt, Rainer Hofmeier, ist beunruhigt. Der Kriminalist, der zuständig war für die Analyse von Struktur, Strategie und Taktik extremistischer Gruppen und zahlreiche Bekennerschreiben analysiert hat, sieht deutliche Parallelen zu RAF. Der Anschlag richtet sich, sagt er, anders als jüngere Aktionen militanter linker Gruppen gegen Infrastruktur. Gezielt gegen, nee, Moment. Anders als jüngere Aktionen militanter linker Gruppen gegen Infrastruktur, gezielt gegen eine Person. Die Formel Freiheit für Daniela erinnert zudem stark an frühere RAF-Bekennerschreiben und deutet auf ein ideologisch gefestigtes Umfeld hin. Da fehlt nur noch ein RAF-Stern, sagt Hofmeier im Gespräch mit der Welt. Das Schreiben sei kein spontanes Pamphlet, sondern Ausdruck einer klaren politischen Begründung mit Aufrufcharakter. Hofmeier warnt davor, Hinweise auf ein neues, gefestigtes linksterroristisches Umfeld in Deutschland zu unterschätzen. Guck mal, der hat was mit uns gemeinsam. Aber wir erinnern uns ja noch, aufgebauschte Probleme wie Linksextremismus. Wer war das damals? War das Nancy? Oder Schwesig? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, das war Schwesig, ja. Entweder die oder Nancy, ja. Aber ich glaube, es war schon Schwesig. Aus fachlicher Sicht hält es der Experte für ausgeschlossen, dass es sich bei dem Bekennerschreiben um einen Fake handelt. Besonders irritiert zeigt sich Hochmeier darüber, dass der Vorgang anders beim Anschlag auf das Stromnetz in Berlin Anfang Januar dieses Jahres öffentlich kaum thematisiert wurde. Er kritisiert Sicherheitsbehörden und Politik, es sei gefährlich, Linksextremismus zu verharmlosen oder die Bedrohung allein auf den rechten Rand zu fokussieren. Gerade die ideologische Fähigkeit, Anschläge politisch zu begründen, ist ein klassisches Merkmal linken Terrorismus. Der Anschlag auf Rheinmetall trifft zudem eine symbolisch hoch aufgeladene Schnittstelle aus politischem, militärischem und industriellem Komplex. Exakt jenes Zielprofil, das auch die RAF verfolgt hat, erklärt Hoffmeier. Er fordert, dass der Fall, wie beim Berliner Anschlag bereits geschehen, zwingend bei Bundesanwaltschaften und BKA bewertet werden müssen. Ja, und der Blackout, sagt er, es hat jetzt praktisch mal ein paar Leute aufgeweckt, wie den Herrn Dobrindt zum Beispiel. Mit der 1 Million Euro, die da jetzt ausgelobt wurde. Und er sagt, im Vergleich zu dem oberflächlich formulierten Berliner Bekennerschreiben ist in dem vom Papperger Fall eine viel tiefergehende, ausgefeiltere linksextremistische Begründung zu lesen. Hier haben sich eine Diktion und eine Art der Darstellung wie ehemals in der RAF herausgebildet, sagt der Ex-Ermittler. Er bedauert, dass es offenbar kaum noch Fachleute gäbe, die ein solches Bekennerschreiben überhaupt einordnen könnten. Das selbst sei ein Risiko, ein Sicherheitsrisiko. Wenn der Staat intern Hinweise auf eine neue militante Struktur erkenne, dürfe er diese nicht nach außen verharmlosen. Aus präventiver Sicht wäre es geboten, zumindest zu signalisieren, dass man die Gefahr ernst nehme. Und er fragt, hat die Politik dieses Umfeld übersehen oder sieht sie es bewusst nicht? Auch der Bundesverfassungsschutz sagt eigentlich da, dass heute im Linksextremismus von einer hohen Gewaltbereitschaft ausgegangen werden muss. Die Szene sehe Wirtschaftsunternehmen als tragende Säulen des ausbeuterisch-kapitalistischen Systems und so weiter und so fort. Also die Gefahr ist da, aber sie wird halt nur so lasch bekämpft offenbar. Also zumindest für uns sichtbar, für uns Bürger. Wie bei der Vulkangruppe tappen die Ermittler bislang auch im Pappberger Fall im Dunkeln. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg, die ein Verfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung geführt hatte, teilte mit, Zeugen, die die Brandlegung selbst beobachtet hätten, sind nicht bekannt geworden. Videoaufzeichnungen, die die Brandlegung zeigen würden, waren nicht vorhanden. Vor Ort gesicherte mögliche Spurenträger ließen keine molekulargenetische Untersuchung zu. Da sich auch keine Täterhinweise ergeben hätten, sei das Ermittlungsverfahren im Juni 2024 eingestellt worden. Ja. Komisch, die Experten, die wirklichen Experten, also mal nicht der Fratscher oder die Frau Brockstedt oder wie sie heißt, Brockschmidt, sondern echte Experten, wie hier ein ehemaliger Zielverhandler für Terrorismus, sagen ganz andere Sachen, als uns Fratscher oder Brockschmidt erzählen. Komisch. Ja, die Frau Tunnel-Taxis hat doch auch erzählt, dass sie die Ermittlungen bezüglich ihres Jagdschlosses eingestellt haben, weil sie keinen entsprechenden extremistischen Hintergrund entdecken konnten oder so. Da wäre nichts klar geworden. Ja, hat sie doch noch gesagt, dass sie da ganz froh wäre, dass das ja dann doch nicht, dass sich das dann in der Hinsicht schon mal geklärt hat. Und ich glaube, das war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ne? Also, sie haben wohl vielleicht doch nur ein bisschen locker ermittelt. Ja, aber ich dachte, es sei kein Brandbeschleuniger und sowas vor Ort gefunden worden bei dem Tunnel-Taxis-Fall. Also ja, kein Hinweis darauf, dass das jetzt irgendwie extremistisch war, so habe ich das jetzt im Kopf. Ja, aber auch kein Hinweis darauf, dass es Brandstiftung war, glaube ich, oder? Ach so, ja. Ich auch ein Bekennerschreiben? Ich weiß es schon nicht mehr. Es gab ein Bekennerschreiben, ich habe es jetzt nicht 100% im Kopf, aber ich meine, es war so, dass sie gesagt haben, es gab keine Hinweise darauf, dass es sich halt bei dem Brand um eine Brandstiftung, also keinerlei Spuren, okay, kein Brandbeschleuniger, keine mehreren Ausbruchorte oder sowas. Okay. Aber nur sowas passiert ja trotzdem eigentlich auch nicht von alleine. Na doch, klar passieren solche Dinge auch mal durch irgendein schadhaftes Gerät oder irgendwas. So. Ja, okay. Ich müsste mal nachgucken, ob es dann endgültigen, weiß ich nicht. Aber der, also, ja. Naja, wenn man der Tagesschau glaubt, Antifa nicht für Jagdschloss Brand verantwortlich, 27.11. Weil die Polizei sagt, sie hat keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das der letzte Stand ist. Genau, das ist aber, genau das war, glaube ich, auch das, was ich im Kopf hatte. Also im November irgendwann, dass es diese Meldung gab, dass es halt nichts gefunden worden ist. Ich meine, gut, man kann natürlich immer spekulieren noch, aber. Wäre schon klarer, wenn sie sagen würden, okay, da ist an drei Stellen Feuer ausgebrochen und sie haben irgendwie Reste von irgendeinem Brandbeschleuniger gefunden. Dann könnte man schon eher was machen, denke ich. Ja, kommen wir zu den Milchkriegen. Milram gegen Müller. Ja, die nette genossenschaftliche Vereinigung Milram gegen den Luxemburger Kapitalistenkonzern Müller. Ja, ob das irgendwie eine Rolle spielt bei der Kampagne, die Kampakt in letzter Zeit gegen Müller fährt, man weiß es nicht so genau. Aber ihr könnt euch erinnern, geht in die Supermärkte und klebt Sticker auf die Produkte von Müller Milch. Das ist alles absolut legal. Diese Kampagne hat ja Kampakt jetzt gefahren seit ja, 2 Monaten. Komme ich jetzt gleich nochmal zu, auf die Details. Aber hier, natürlich ist Kampakt bei der ganzen Sache das Opfer. Ne? Müsst ihr verstehen. Die haben die Kampagne gegen Müllermilch angestoßen, angefahren, haben die Leute agitiert, aber sind jetzt das Opfer. Müllermilchgründer greift Kampakt an. Absolut unprovoziert. Ja, Theo Müller geht mit seinen Anwälten gegen die Kampagne vor. Wir sollen nicht mehr sagen, dass er die rechtsextreme AfD unterstützt. So will er unsere Aufklärung über seine AfD-Nähe ausbremsen, aber wir geben nicht klein bei, weil wir haben ja 26 Aufklärung, Millionen Spenden ja bekommen im laufenden Jahr. Das heißt, die Kriegskasse ist gut gefüllt. Ne, die Punkte sind ja hier, er posiert öffentlich mit Alice Weidel, er schlägt vor, dass die CDU in Sachsen mit der AfD koaliert und sieht sich selbst zwischen interessiertem Beobachter und Sympathisanten der AfD. Ja, also ich meine, das ist, warum nicht gleich das Todesurteil verhängen, ne? Aber ja, gut. Das ist jetzt erstmal das, was Kampakt dazu sagt. Kommen wir vielleicht im nächsten Artikel, da geht es ein bisschen um die Hintergründe der ganzen Kampagne. Ich möchte kurz noch was sagen. Und zwar haben die hier bei mir in Hannover in der Innenstadt irgendwie so wilde Plakate aufgehängt. Ja, komme ich gleich zu. Und Zahl ist frappierend. Ich habe das nur halt dieses Müller-Logo da drauf gesehen und dachte mir schon so, okay, diese Geschichte und irgendwas mit AfD hatte ich da halt auch drauf gelesen. Und hatte mich schon gewundert, wer sowas da irgendwie verbreitet und da wieder drauf einhaut. Und jetzt weiß ich ja Bescheid. Also vielen Dank. Ja, die nicht gemeinnützige Organisation übrigens. Ne? Ist, Gemeinnützigkeit wurde aberkannt, weil die einfach zu krass übertrieben haben. Ja, Müller gegen Kampakt hier in der Frankfurter Allgemeinen, ein für die Frankfurter Allgemeine überraschend neutraler Artikel. Wer weiß, wie vielleicht ist Müller ja ein großer Werbepartner für die Frankfurter Allgemeine, aber das ist reine Spekulation meinerseits. Seit Wochen führt die Kampagnenorganisation Kampakt eine Kampagne gegen den Unternehmer Theo Müller und dessen Molkereikonzern. Kampagnenorganisation finde ich übrigens sehr treffend. Sie unterstellt ihm, er unterstütze die AfD. So, jetzt passt auf. 2,2 Millionen Sticker will Kampakt bereits im Umlauf gebracht haben, mit denen man Produkte von Müllermilch mit Aussagen wie alles AfD oder was bekleben kann. 2,2 Millionen Sticker. So, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viel Müllermilch wird überhaupt produziert, das ist quasi, sind genug Sticker, um eine gesamte Monatsproduktion, die die Fabrik verlässt, zu bekleben, theoretisch. Ehrlich? Ja? Ich hätte gedacht, dass es 2 Tage sind oder so. Von Supermarktinhabern, die sich halt drüber beschweren, die halt Schilder aufhängen, ja bitte Kunden, beschädigt nicht unsere Ware und so weiter und so fort. Und ja, die Kampagne soll natürlich den Druck ausüben, dass vielleicht Händler die Waren nicht mehr ins Sortiment nehmen und die Kunden die Produkte natürlich nicht kaufen. So, neben den 2,2 Millionen Sticker, ja, haben die 28.000 Plakate bundesweit ausgehängt. 28.000, ja. Es ist keine kleine Kampagne. Ne, deswegen, ne, ich denke mal, die meisten Leute werden so einen Poster auch mal irgendwo gesehen haben beim Vorbeilaufen. Ja, jetzt mit AfD-Geschmack, Konzerngründer Theo Müller unterstützt die rechtsextreme AfD. Ja, und da klagt der Müller jetzt natürlich, ich weiß jetzt nicht, die Klagen vom Konzern wegen Unternehmensschädigung und sowas. Ich glaube, das wird noch geprüft, da passiert jetzt noch nichts. Jetzt ist erstmal eine Unterlassungserklärung von Theo Müller persönlich an Kampakt gegangen. Ne, also es geht jetzt noch nicht um die Produktschädigung, es geht nur um die persönliche Rufschädigung, weil ihm halt bestimmte Sachen unterstellt werden. Warum werden ihm diese Sachen unterstellt? Moment. Ja, im Endeffekt basiert das Ganze auf 2 Fotos und einem Interview in der Neuen Züricher Zeitung. In der Neuen Züricher Zeitung hat der Müller im Interview gesagt, die CDU kann mit der AfD sprechen oder mit der SPD eine Minderheitsregierung bilden. Das wurde umformuliert quasi zu, er schlägt vor, dass die CDU in Sachsen mit der AfD koaliert. Ja, nee, nicht so ganz, ne? Auf die Frage, was sind Sie ein interessanter Beobachter oder ein Sympathisant, antwortet er irgendwas dazwischen. So, ja gut, das ist wenigstens, ne, das haben Sie wenigstens nicht falsch zitiert, aber ist das jetzt so eine schlimme Aussage? Das hört sich eher an wie sowas, was man sagt, um einfach nicht wirklich antworten zu müssen. Ja, Björn Höcke findet er nicht gut, klar. Das, und dann sagt er, ja, Alice Weidel ist eine Freundin. So, und sie sind bei mehreren Veranstaltungen gewesen, da sind halt Fotos von denen gemacht worden und daraus wird halt gemacht, posiert öffentlich mit Alice Weidel. Ja, wenn da irgendwelche Paparazzi da in Bayreuth oder sowas die Fotos machen, posiert der dann da absichtlich für? Keine Ahnung. Ja, also die Begründungen sind halt ziemlich schwierig. Nimmt man nur diese Schnipsel, irgendwas dazwischen, Freundin, kann man aus Müllermilch braune Soße machen, aber nur dann. Das Vorgehen der Organisation Kampakt erinnert an die Prangeraktion vom letzten November, bei der auch Kampakt von Firmenbinder binnen kurzer Frist wissen wollte, ob sie Mitglied im Verband die Familienunternehmer seien. Weil da irgendwie gesagt wurde, die hätten auch irgendwie AfD-Sympathie auch an den Haaren herbeigezogen. Und ja, diese Kampagne, also mich hat einfach, ich kannte die Kampagne auch, mir war noch nicht bewusst, dass die weiterhin läuft und dass sie so einen Umfang erreicht hat. Ne? Also ein paar tausend, 10.000, vielleicht 100.000 Sticker, okay, aber 2,2 Millionen? Wow. Ja, also was sind das? Ja, das, ne, die bewegen sich da auf dünnem Eis, in einer richtigen Grauzone, aber wie gesagt, die haben eine gut gefüllte Kriegskasse, deswegen können die sich das auch alles leisten. Und ja, böse kapitalistische Konzern. Ne? Die Milchkriege, also wirklich. Echt, Kempack hat eine gefüllte Kriegskasse, meinst du? Ich weiß es nicht. Ja, wenn die 25 Millionen Spendengelder pro Jahr kriegen. Ach so, ja, okay, habe ich nicht zugehört, sorry. Ne? So. Mhm. Und die sind ja alle nicht steuerbefreit. Ne? Also das sind alles Überzeugungstäter. Hm. Ne? Aber gut, da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, wie diese Spenden zusammenkommen. Es sind halt Privatpersonen oder irgendwelche Vereine oder Leute, die bei Vereinen arbeiten und dann halt zwar privat, aber über den Verein, ne? Da gibt es ja ganz viele Sachen. Oder Politiker, die spenden, okay. Ne? Die Teile ihrer Diäten ja abgeben müssen sogar. Ja, das ist ein schönes Konstrukt. Ja. Ne? Und dieses Kampakt, ja, es ist eine reine Kampagnenplattform. Reiner politischer Agitation, sonst ist es ja nichts mehr. Tja, der Michel Friedmann. Ja, und zum Kampak muss ich noch dazu sagen, so Leute wie Katharina Okun haben mal für die gearbeitet. Na, und Raik Anders hat ja auch mal irgendwelche Videos für die gemacht, dem er bei den Öffentlich-Rechtlichen Ungnade gefallen ist oder Werbung irgendwie. Ja, und kein Fan der AfD ist Michel Friedmann. Der durfte hier eine Rede halten im Landtag von Niedersachsen, also hier bei mir in Hannover. Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus war der Anlass dafür, für diese Rede. Und der hat die im Endeffekt nur genutzt, um sich über den Rechtsextremismus aufzuregen und über die AfD natürlich. Ja, so als ob das halt das größte Problem wäre, was so jüdische Menschen heutzutage in Deutschland haben. Und ist halt, ja, eher ungut, würde ich mal sagen. Diese ganze Show da, also, war schwer erträglich. Ich weiß auch gar nicht, warum man diesen Friedmann rehabilitiert hat. Damals. Ja, also, der nennt sich nicht mehr Paolo Pinkel, das muss reichen. Ich meine, irgendwo haben Dinge, ja gut, was es hat ja nichts mehr Konsequenzen in dieser Welt, also ja, dann halt auch das nicht. Ich finde es nicht richtig, auf ukrainische Prostituierte zu urinieren, während man auf Droge ist. Ich finde es nicht richtig. Und es sollte eigentlich dann nicht dazu führen, dass man auf solchen Veranstaltungen spricht. Soweit ich das mitbekommen habe, hat das auch der Vorsitzende der AfD-Fraktion verlautbart. Und kann man ihm das nicht würde ich auch sagen, wenn der Mann Buddhist wäre oder ja. Oder was auch immer wäre. Boah, da gab es doch neulich eine Sendung mit Bärbel Schäfer, abgesehen davon, dass sie echt komisch aussieht, wenn man die mal so ganz sieht heute, komischerweise. Ja, das war doch die Frau, die einem so leid tun musste, ne? Deswegen, wegen Friedmann, glaube ich. Wisst ihr das noch? Aber die hat sich da auch nicht von ihm getrennt, glaube ich, oder? Also, nicht, dass ich wüsste, ne. Ist nie was darüber bekannt geworden. Ist der auch schon, ne? Ja. Ah, sie hat vielleicht auch so Hobbys. Ich weiß es nicht mehr. Sie ist einfach die Frau von Friedmann. Was, sie war die Frau, okay. Ja, ja. Ihr fällt auch so Hobbys, wer weiß. Weiß ja nicht, vielleicht war die mit dem Pinkel ja gar nicht verheiratet, sondern nur mit dem Friedmann. Hast du gerade echt gefragt, wie heißt die Frau von Friedmann? Ist doch klar, Friedfrau. Oh. Aber da ist doch nicht Friedman. Zusammen auf dem Friedhof oder Friedman was? Friedman heißt der ja. Friedman. Das ist das Landgut von denen, der Friedhof. Da können die reiten. Geht zum Fratscher wieder. Ja, der kommt auch zu. Richtig, Wort, ja. Der Fratscher kommt vor. Aber kommt, ehrlich gesagt, kommt auch der Füst vor von Ifo. Und noch eine Fratsch. Ja, auch die gute Dame. Genau, die Frau Grimm. Die, ja, die genau. Hauen aber nicht ganz so drauf, finde ich. Ja, die sagen auf jeden Fall Sachen, die ich auch vernünftig finde. Also die AfD ja, hat irgendwie die Idee, dass jetzt der Staat Baden-Württemberg nur noch Baden-Württemberg produzierte Autos einkaufen sollte für seine Fuhrparks. Ja, das ist ein bisschen komisch, ne? Und die weisen halt alle darauf hin, dass es halt nicht funktionieren wird, weil solche Regulierungen halt in dem Land gar nicht machbar sind aktuell. Unter aktuellen ja, die widersprechen den Ausschreibungsregeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja? Ja, das auch. Ne? Und es ist ja halt Protektionismus im Prinzip. Ne? Ja, das ja sowieso. Ne? Aber und einer wies noch darauf, ich glaube, die Frau Grimm wies noch darauf hin, dass ja, wenn jetzt wirklich das alle so machen würden, dann hätte das Land Baden-Württemberg aber auch nicht mehr viel zu lachen, dann würden sie irgendwie keine Waren mehr kriegen und so weiter. Ist da auch was dran? Also diese Art von Abschottung ist sicher nicht so der richtige Weg, sicherlich auch so. Ja, und ist das jetzt einfach nur so ein Testballon, irgendwie so eine populistische Forderung, dass sie sagen, so ja, wir müssen das forcieren, um irgendeine Diskussion anzustoßen, oder ist das ein echter wirtschaftlicher Vorschlag? Ja, es sollte schon darum gehen, die Autoindustrie, die heimische, zu stärken, wobei mir da allerdings auch einfällt, dass der Hirschhausen zum Beispiel, den habe ich vorgelesen, so habe ich gesehen, so eine Vorlesung, so eine Ausschusssitzung, glaube ich, wenn das der Hirschhausen da, der meinte zum Beispiel, ja, wir müssen von unserem Staat dann auch unseren stromgemachten Stahl selber kaufen. Wenn das sonst keiner macht, müssen wir das wenigstens machen. Also es ist dieselbe protektionistische Schiene in meinen Augen. Aber da redet natürlich keiner. Naja, wenn man so eine Ausschreibung, weil kein anderer kauft, ist es nicht wirklich Protektionismus, aber ja, im Grunde genommen hast du recht, ja. Mhm. Ja. Es ging schon darum, dass der deutsche Staat diese Sachen fördern sollte. Protektionismus heißt ja, du hältst im Endeffekt ausländische Konkurrenten aus dem Markt raus. So. Der hat auch eine andere Bedeutung. Ja, so hat er auch hier schon, ja, wenn du den, den deutschen Firmen sagst, hier, wir kaufen euch Stahl, damit ihr den nicht woanders kaufen müsst, dann hältst du ja praktisch ausländische Produkte also auf schon dem deutschen auch, Markt raus. Fand ich jedenfalls den Unterschied doch nicht so groß, jedenfalls. Naja. SPD-Toaster, sehr schön. Ja, hier hat jemand importiert, nämlich ein SPD-Toaster. Wie er sagt, für 200 Bucks nach Neuseeland importiert. So sah er worth it. Aus. Warum? Worth it. Warum? Verstehe ich nicht. Ist es der nostalgische Wert, oder fand er es einfach cool, dass er sich einen SPD-Toaster hinstellt? Oder? Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, das ist hier halt von der Seite. Also der kostet 34,90. Nee, das ist günstiger als die ICE-Weihnachtsbaumkugel. Erschwinglich, ja. Und 10er günstiger. Zuzüglich Versand. Und bei ihm war der Versand dann wohl 200 neuseeländische Dollar, oder was sie doch mal bezahlen. Wie sah ein Toast in der DDR aus? Da stand dann da DDR, glaube ich. Würde ich auch sagen, ja. SPD steht. Und was der halt macht, der Toaster, ist, der toastet halt die Buchstaben SPD auf den Toast, wie man hier sieht. Ja, für zwei Toastscheiben mit SPD-Logo, Produktbeschreibung. 1-6 Stufenschaltung. Stopp-Knopf. Also er kann schon mehr als die SPD selber, ja. Herausnehmbare Krümel, Auffangschale. Stopp-Knopf haben die nicht, das stimmt. Material, Kunststoffgehäuse, ja, das ist nämlich das Wichtige. Ja, Röstvorrichtung in Metall, ja, 700 Watt. Und wie sich hier gezeigt hat, hat das, ja, weiß nicht, ob das die neuseeländische Elektronik ist, die der SPD, für die SPD Toaster nicht gemacht ist. In Neuseeland ist das Ding bestimmt was wert, weil da gibt es kein richtiges Brot, hier nur so ein Toast-Scheiß. Aber jetzt nicht mehr. Weiß ich nicht. Jetzt ist nichts mehr wert, weil es geschmolzen ist. Achso, ja, wie man hier sieht, ist die Verkleidung geschmolzen, ja. Aber da, ich meine, guck mal die Krümel, die da liegen. Also das ist auch... hat man da vielleicht einfach das Ding zu lange angelassen? Oder? In Luft, in Rauch aufgegangene Toast, meinst du? Zu hohe Stufe eingestellt, könnte natürlich auch sein, ja. Man hätte es vielleicht nicht gleich auf 6 toasten sollen. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, anscheinend gibt es bei, wo habe ich hier geguckt? Alibaba, $7 kostet der Toaster, ohne das SPD-Logo natürlich. Dollar. Ich glaube, hier auf dem SPD-Toaster erkennen wir auch die Freundin, die ihr das Foto gemacht hat. Das war super. Aber der Hinweis, dass das zu den schmilzenden Ergebnissen der SPD passt, finde ich auch ganz witzig. Die SPD hat ja auch 6 Stufen gehabt. Also früher da so Brandt und Schmidt, das waren noch die Guten, und jetzt sind wir unten. Stufe 2-1, da kommt nichts mehr. Sollen wir aber über Vogt sprechen? Oh Gott, das ist mir Mett oder Gehacktes, ob du darüber sprichst. Ja, ich dachte, mich reicht das mal ein. Plagiat-Ding oder was? Das war ja eines der Ereignisse die Woche, sozusagen, die passiert sind. Und dachte mir, das reiche ich doch mal ein. Ja, eben ist jetzt also von der Chemnitz-Uni TU der Titel tatsächlich aberkannt worden wohl. Und Monsieur möchte aber noch vors Gericht gehen, hatte ich, glaube ich, gestern schon erwähnt. Ja, Textstellen bezogen sich auf 2,6% der Wörter in der gesamten Abfrage. Das finde ich auch lustig, weil ich meine, das können ja trotzdem noch absatzlange Zitate aus anderen sein, die nicht. Laut dem Weber waren das irgendwie 7 Seiten insgesamt oder so, das ist ja dann auch nicht so wenig, ne? 7 Seiten, ganz zu 7 Seiten plagiieren. Okay. 7 Seiten von 100 oder wie sind es mal kurz? Ja, wenn es gerade die, wenn es genau die 7 Seiten waren, wo die Kernthese quasi herausgearbeitet wird, dann wird das die Doktorarbeit ja invalidieren, ja. Aber ansonsten erscheint es mir ein geringer Anteil. Hatten wir vor einer Weile schon mal im Stream, nämlich da ging es um die Herr der Thüringer war der Stream. Den habe ich mir angeguckt und da ging es ganz am Anfang schon um die Doktorarbeit von dem oder um die Dissertation von dem Vogt. Okay. Und da haben wir intensiv den Text von diesem Weber nämlich durchgegangen. Und haben das verglichen, beziehungsweise haben da so die Kernpunkte rausgearbeitet. Da ging es unter anderem bei den Weber, ging es vor allen Dingen darum, dass er so meinte, ja, vor allen Dingen sind einige Plagiatstellen eben am Ende dieser Dissertation, wo man dann eigentlich so eine Art Fazit und vor allen Dingen dann eigene Gedanken von Vogt erwartet hätte, aber genau da sind dann die Plagiate drin gewesen. Also ja, ne, es ist auch ein bisschen eben abgeschrieben. Und eigentlich, ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde das auch nicht in Ordnung, dass er jetzt meint, er müsste am Verwaltungsgericht nochmal eine Welle machen und die Leute da beschäftigen nutzloserweise, denn er wird das aberkannt bekommen. Peng, ne? Die haben da gar nicht das, glaube ich, nicht unbedingt die Macht, dass sie jetzt schon von der Uni kommen müssen. Diese Aberkennung. Und wenn sie dann gekommen ist, ja, dann hat das Verwaltungsgericht da auch, glaube ich, nicht mehr so viel, richtig viel zugegen zu kacken, weiß ich nicht. Würde mich jedenfalls wundern, schwer wundern, ob er dann sein, wenn er das dann verliert oder verloren hat, ob er dann seinen Titel abgibt. Das ist, ja, naja, ich meine, wir reden ja häufig darüber, dass es keine Konsequenzen mehr gibt, aber was so diese Doktortitelaberkennung angeht, da haben ja schon einige Leute wenigstens einen Knick in ihrer Politbiografie gehabt, wenn nicht ja, zu das was? Ende davon. Zu Recht, ja. Also, ne, sag ich immer. Frau Giffey hat es ja auch ein bisschen geschadet, aber ja, die ist ja auch noch da, also ganz weg ist sie auch nicht. Was ich auch lustig finde, ist, dass der Titel von dem, also das Thema war die amerikanische Präsidentschaftswahlkampf George Bush gegen John Kerry. Ja. Und das ist so ein Ding, wo hier so hohe Regierungsmenschen irgendwie ihre Doktorarbeiten drüber schreiben. Oh Mann. Ja, also wenn es jetzt nicht so eine Behauptung wäre, dann würde ich behaupten, er hat das vielleicht alles nicht so selbst geschrieben. Ja. Da gibt es ja auch irgendwie Leute, die das machen für andere. Ja, also der Witz ist, ich könnte ja wahrscheinlich auch eine Doktorarbeit darüber schreiben. Na klar. Weil ich das halt damals halt schon gesehen habe, was alles so passiert ist. Und auch ganz viel amerikanisches Fernsehen geguckt habe und so. Also. Tja, John Kerry gegen. Was war das denn für ein Fach? Ist das Politikwissenschaft? Ja, natürlich ist das Politikwissenschaft. Kann man da einen Doktor machen? Wusste ich noch gar nicht. Ja, leider ja. Komisch. So, ich habe mir nochmal geguckt, was der Plagiatsjäger zu der Sache sagt. Der sagt im Endeffekt so, ja, das ist gerechtfertigt. Die Zahl von 2, noch was Prozent ist nicht korrekt. Das wird nicht richtig dargestellt. Und er vergleicht das Ganze mit der Doktorarbeit von Annette Schavan, die ja entzogen wurde. Und stellt einfach nur so die Zahlen. Und der Fall von Mario Vogt ist eklatanter als der von Annette Schavan. Zwar nicht, also ein paar Prozentpunkte definitiv drüber. Also er sagt hier zum Beispiel, 102 Seiten werden von Plagiaten betroffen, nicht nur 7. Und Ja, insgesamt sind an das vielen Stellen werden Primärquellen zitiert. Insgesamt 7 Seiten, das war gemeint, Mas. Genau, was? Also an vielen Stellen werden Primärquellen zitiert, die allerdings Sekundärquellen sind. und die Primärquellen widersprechen teilweise den Sekundärquellen wohl. Und das ist quasi die Rechtfertigung vom Vogt, wie es zu diesen Fehlern gekommen ist. Na, nur das noch als Info dazu. Ist das jetzt berechtigt oder nicht? Ja. Solange es nicht so, zu selektiv gemacht wird. Tja. Warum Staatsbürgerschaften in Österreich aberkannt werden? Ja, kurzer Exkurs nach Österreich. Da gibt es halt im Moment eine politisch exponierte Person, eine ehemalige Ministerin, die sich mittlerweile in Moskau aufhält und regierungsnah dort ist und auch einen Think Tank dort leitet. Und da gibt es jetzt eine politische Diskussion, ob der Dame die Staatsbürgerschaft entzogen wird, die österreichische. Eine Entziehung der Staatsbürgerschaft droht prinzipiell, wenn man sich der Armee eines anderen Landes oder einer organisierten bewaffneten Gruppe im Ausland anschließt, beispielsweise IS, oder wenn man im Dienst eines fremden Staates steht und durch sein Verhalten die Interessen oder das Ansehen der Republik erheblich schädigt, was derzeit vorgeworfen wird, der Frau Kneißl. Ja? Und es geht eigentlich generell um das Thema, wann können Ausbürgerungen überhaupt stattfinden? Ja, und das Innenministerium verweist, dass das auch Ländersache ist in Österreich, nur so nebenbei. In der Vergangenheit gab es sehr wenige Ausbürger in Österreich. Die letzte richtig große Anzahl war in den Jahren des Austrofaschismus, 1933 bis 1938, wurden politischen Gegnern die Staatsbürgerschaft aberkannt. Unter anderem entzogen die Nationalsozialisten Jüden und Juden sowie anderen Verfolgten die Staatsbürgerschaft. Heute ist es weniger. Im Jahr 2025 zählte man einen Fall. 2024 war es auch nur ein Fall, wo es darum geht, Dienst eines fremden Staates, erhebliche Beschädigung der Interessen oder das Ansehen der Republik, was hier vorgeworfen wird. Jeweils eins pro Jahr, also ist nicht absolut ungewöhnlich. Fälle nach § 32, wo es um ausländischen Militärdienst bei IS oder sowas geht, da sind es ein bisschen mehr. Waren es 2025 16, 2024 waren es 12. Ja, und dann vielleicht kurz der Blick nach Deutschland. Wie sieht das denn hier in Deutschland aus mit den Ausbürgerungen? Wir haben ein paar mehr. 2022 160 Stück. 2023 174 Stück. 2024 230 Stück. 2025 293. Sollte nicht sagen Stück, sondern Personen. So. Ja, und im Endeffekt, die Prüfungen wurden strenger gemacht und es gibt in Deutschland halt ähnliche. In Deutschland gibt es halt die Kriterien, dass man, wenn man falsche Angaben zu Identität und Nationalität macht, wenn man Vorstrafen verschleiert im In- und Ausland, wenn man Familienverhältnisse, Eheverhältnisse oder Aufenthaltszeiten falsch angibt. Und dann neu ist ja jetzt das gefälschte Sprachzertifikat, ne, dass das auch eine Ahnung gibt. Allein das mit den Sprachzertifikaten hat halt zur erheblichen Steigerung von 2024 auf 2025 von 230 auf 293 geführt. Also das Thema gibt's, Ausbürgerungen passieren. Das ist jetzt nichts, was undenkbar ist unter gewissen Rahmenbedingungen. Das ist halt ein bürokratischer Akt und da müssen natürlich gewisse Kriterien erfüllt werden. Wenn du zum Beispiel eine Person hast, die einen Doppelpass hat, funktioniert es weniger problematisch, als wenn du eine Person hast, die nur noch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Weil die Deutschland ja sich verpflichtet hat, dass man niemanden staatenlos macht. Ja, es ist so eine, dann würde ja durch den Staatsakt diese Person, wenn sie nicht mehr die Staatsbürgerschaft ihres Ursprungslandes bekommt, wäre sie ja staatenlos. Und das ist Deutschland untersagt, das zu tun. Ja, das nur kurz ein paar Zahlen und Fakten zur Ausbürgerung. Hier Anlass Österreich, ich habe jetzt keinen Artikel zu Deutschland gefunden, aber ja, die Zahlen konnte ich euch geben. Das sind mehr als ich dachte. Es sind jetzt nicht so viele, aber dafür, wie über das Thema geredet wird, sind knapp 300 Leute doch nicht wenig. Ja. Schuss ja, aufs Bild von Maria und Jesus. Hui. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Geschichte erinnert. Ich glaube, wir haben über die gesprochen, als das passiert ist. Eine Politikerin der GLP in der Schweiz Eine junge Dame, die hat auf Instagram gepostet, wie sie im Keller ihres Hauses auf einen Ausstellungskatalog geschossen hat. Und zwar waren da Abbildungen von Jesus und Maria, also dem Jesuskind und der Mutter Maria zu sehen. Und sie hat mit einer Luftpistole darauf geschossen, hat das online gestellt und hat das mit dem Wort Abschalten kommentiert. Daraufhin hat sie eine ziemliche Empörungswelle natürlich ausgelöst, weil die GLP, ich glaube, die hier fragt dem, der Scheiß der Hund, sagt GLP, was ist das für eine Partei? Ich glaube, Grünliberal. Genau, Grünliberale Partei. Also, ja, eigentlich ein Widerspruch in sich, aber in der Schweiz geht ja vieles. Sie hat ihren Job verloren. Sie wird bald nicht mehr in dem Züricher Stadtparlament sitzen. Und jetzt musste sie sich wegen Störung der Glaubensfreiheit von dem Bezirksgericht in Zürich verantworten. Und hier scheidet sich natürlich so ein bisschen die Weltraum-Affen-DNA, weil auf der einen Seite, klar, sind wir der Meinung, Meinungsfreiheit ist eine gute Sache. Jetzt weiß ich aber auch nicht, inwieweit ich das unterstützen soll, wenn jemand auf solche religiösen Bildnisse feuert, schon gar nicht, wenn die Person... Ja, also Kunstwerke zu zerstören. Nee, ist ja kein Original gewesen. Also die Staatsanwaltschaft wirft ihr im Endeffekt vor, dass sie hier das Christentum ins Visier genommen hat und für die Abschaffung des Christentums oder die Auslöschung des Christentums gesprochen hat. Sie kommt aus Bosnien, die Dame. Bosnien ist ja zum Teil auch muslimisch. Und sie sagt halt, als zu ihrer Verteidigung hat sie mit ihrem Anwalt zusammen halt gesagt, dass sei alles eine Reaktion auf den Tod ihres Bruders gewesen. Der ist nämlich im Jugoslawienkrieg umgekommen. Sie hat ihn nie kennengelernt. Und sie hat vor Schmerz und Trauer hat sie praktisch dann die Knarre genommen und wollte sich praktisch das vom Leib ballern, auf irgendjemanden schießen, der als wie als Stand-in für diese Täter. Die Staatsanwaltschaft ist nicht überzeugt von dieser Behauptung. Wo steht's hier? Genau, sie sagt, sie war überarbeitet, wollte sich entspannen und wollte in den Schießkeller gehen. Vor der Tür stand Altpapier, so oberst ein Prospekt der Galerie Koller. Sie haben den Prospekt mitgenommen, zufällig eine Seite herausgerissen, ohne auf das Sujet zu achten. Während sie geschossen habe, haben sie dann noch erkannt, dass sie auf Menschenbilder ziele. In diesem Moment sei sie von einem Trauma überwältigt worden, dass sie 30 Jahre lang mit sich herumgetragen haben, die Ermordung ihres älteren Bruders durch serbische Soldaten beim Massaker von Srebrenica 1995. Sie habe aus diesem Grund symbolisch das Gesicht ihres Bruders auslöschen wollen, weil dieser für sie nie ein Gesicht gehabt habe. Danach habe sie einen derartigen Schmerz verspürt, dass sie das Bild der zerschossenen Figuren mit ihren Followern auf Instagram habe teilen wollen. So sei auch das Wort Abschalten zu verstehen. Der Staatsanwalt nennt diese Darstellung schlicht lebensfremd. Dass Ameti zur Schmerzlindung ein Antlitz wegballern musste, sei schwer nachzuvollziehen. Und auch aus dem Instagram-Post lasse sich kein Wort der Vergangenheitserzählung herauslesen. Es gebe dahin keinerlei Hinweis, dass es ihr nicht gut gegangen wäre. Die viel plausiblere Erklärung sei doch, dass Ameti, die oft und gerne provoziert habe, in diesem Fall zu weit gegangen sei. Die vermeintliche Traumaerfahrung sei eine reine perfide Schutzbehauptung. Und es gibt halt Nebenkläger, unter anderem auch... Leute, die das natürlich politisch ausschlachten, was sie da tun. Es gibt sicher, weiß ich, kann natürlich nicht sagen, wie viele von denen sich wirklich durch diesen Vorgang massiv in ihrer religiösen Freiheit zurückgesetzt gefühlt haben. Aber ich glaube, es sind auch Leute dabei, die hier einfach dann natürlich drauf anspringen, wenn jemand aus dem grün-liberalen Lager so einen Fehler macht und dann da reinkloppen. Ja, war eine dumme Idee von der Dame. Und auch der Richter hat am Ende gesagt, ja, das sieht hier alles nicht so richtig gut aus. Und es gab noch ein Argument vom Staatsanwalt, also die Verteidigung hat gesagt, die Störung des Religionsfriedens sei nicht gegeben. Und der Staatsanwalt hat gesagt, es könne nicht sein, dass man die Reaktion der Öffentlichkeit abwarten müsse. Nach dieser Logik müsse wohl tatsächlich erst jemand das Haus der Dame anzünden, bevor man mit der Störung des Religionsfriedens argumentieren könnte. Dies sei aber absurd und darauf komme es nicht an. Das Gericht ist dem Argument der Staatsanwaltschaft gefolgt. Der Richter hat sie wegen der Störung der Glaubensfreiheit schuldig gesprochen. Eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen ab 50 Franken sowie einer Buße von 500 Franken, also 3.500 Franken. Was bedingte Geldstrafe bedeutet, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Abi zufällig da ist. Wie das in der Schweiz ist, ob das Bewährung ist. Bedingte Geldstrafe, müsste ich mal nachgucken. Ja, so ist es ausgegangen. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Das ist so ein bisschen schon, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist schon ein bisschen so eine gespaltene Geschichte. Ist das jetzt richtig, dass die Frau bestraft wurde? Also ich finde es falsch und ja, ich finde auch diese Herleitung ganz interessant, weil ich hatte das ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir das ja in Deutschland quasi auch so machen, aber jetzt scheinbar ja doch nicht so schlimm, weil bei uns ist es ja so, dass wirklich halt dieser öffentliche Frieden da gefährdet sein muss für diesen Sachen und da sieht man das ja halt schon so nach dem Motto, ja, wenn man die Muslime halt beleidigt, dann ticken die halt aus und regen sich auf und schmeißen sonst was ein und deswegen gefährdet das halt den Frieden. Und wenn man die Christen beleidigt, dann sagen die halt, ja, das ist aber nicht so nett jetzt hier. Und dann passiert halt nichts und deswegen gefährdet das auch halt keinen öffentlichen Frieden. Und deswegen ist das eine halt in Ordnung und das andere halt nicht, also jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Und hier scheinen sie ja irgendwie gesagt zu haben, so, ja, das ist doch total absurd, wenn man erst, dass sie ja erst irgendwas gefährden muss, bevor das irgendwie falsch ist. Ja, also, das finde ich ja auch ziemlich wild. Also, bin ich ja fast froh, dass sie da in Deutschland noch nicht auf die Idee gekommen sind, es dann so auszulegen, dass das absurd wäre. Ja. Also, die bedingte Strafe ist wirklich die Entsprechung zur Bewährungsstrafe, das heißt, okay, 1 bis 3 Jahre wird der Vollzug von diesen 3.000 Euro Franken ausgesetzt und sie muss also erstmal nur die 500 zahlen, wenn sie nicht wieder auf Ikonen schießt oder Bilder von Ikonen schießt. Ja, als ich den vorhin gelesen habe, den Artikel, fand ich auch ganz interessant, dass sie das auch hier so richtig rausarbeiten, wie besonders das halt ist, dass bei so einem Gericht überhaupt irgendwie so viele Leute da irgendwie draufschauen oder so. Weil das halt ja, halt jetzt kein richtiges, das ist halt irgendwie so eine Ordnungswidrigkeit oder so, tun die das hier halt ab. Ja gut, es zerstört halt eine Politikerkarriere, ne? Ja. Also da wird das halt dann interessant, denke ich. Das ist so wie halt Gelbhaar wäre auch nur, hey, der hat da irgendwelche Frauen angequatscht, aber es kommt immer drauf an, was er, deswegen habe ich auch gesagt, die Nebenkläger haben das ja auch ein bisschen forciert dadurch. Glaube ich, die wollten halt schon auch, da sollte halt auch diese Dame halt dann am Ende fallen. Und ja gut, der Le Poif 1913 sagt, ich finde das total gut. Und ich denke, ja, das ist ja auch wirklich auch jedem gegeben, da selber zu entscheiden, was er richtig oder falsch findet. Der Hinkelstein sagt, die Frau hat das von sich aus gepostet. Ja, von sich aus gepostet, ja. Aber ich meine, gut, das würden wir ja bei anderen Sachen auch nicht sagen. So sind Leute ja selber schuld. Ja, aber Schlomo hat halt auch Sachen gepostet. Hm? Ja, da würde ich ja auch nicht sagen, dass er selber schuld ist. Ja, nee, aber da gibt es ja genug Leute, die das dann so sagen. Ne? Ja, das ist mir bewusst, aber deren Standard muss ich ja nicht übernehmen für mich. Ja, nee, ich sag ja auch nur, man muss halt immer verschiedene Fälle auch in den Blick nehmen von so einer Geschichte, wo man sagt, das ist richtig oder falsch. Ja, also diese Sache finde ich ziemlich eindeutig falsch, aber gut. Ja. Also die Verurteilung. Mhm. Ich finde es aber auch falsch, also ich finde die Verurteilung falsch und ich finde falsch, was sie getan hat. Ja, das muss man ja auch nicht mögen, was sie getan hat, ne? Aber das ist ja gerade die Sache. Diese Konsequenzen brauchen wir halt aus meiner Sicht nicht. Es reicht mir schon vollkommen aus, wenn die Leute sich halt sagen, so von so jemandem möchte ich halt nicht mehr vertreten sein. Das können die Leute ja gerne machen, ne? Aber warum muss dann ein Gericht die noch verurteilen oder so? Es reicht doch vollkommen aus, wenn die sich da öffentlich so darbietet und die Leute das so einschätzen, wie sie es halt einschätzen. Dann ist so genügt das ja, doch. Auf der anderen Seite, wenn du in einem Rechtsstaat lebst und es gibt diese Gesetze, dann muss das Gericht auch ermitteln. Ja, aber du hast ja gerade selber gesagt, es ist ja im Endeffekt so, dass sie ihre eigenen Regeln da gemeint haben, ja, die können wir ja gar nicht anwenden, weil das ist ja absurd und deswegen gehen wir jetzt irgendwie von irgendwelchen Dingen irgendwie aus, die dann vollkommen ohne jede... Ja, aber Jura ist ja immer so eine, ist ja immer so ein, wie legst ja, du das, das aus, ist wie leg gut, ich das oder aus, ist das jetzt weil... schlecht, ich weiß ja nicht. Ja, okay. Kommen wir zu Gelbhaar, war eben schon ein gutes Stichwort. Jetzt haben wir eine ganz interessante Sache, wo ich diese Woche beim Studium des Redaktionsnetzwerk Deutschlands drauf gestoßen bin. Nämlich, also das ist hier vom Spiegel, die ursprüngliche Berichterstattung, wo scheinbar dazu, von Juliane Löffler, die ja auch bekannt ist von der Republika Und ich habe sie auch schon mal getroffen. Da ist es wieder das Meme. Die war ja damals bei diesem Vielfaltskongress vom Deutschen Journalistenverband Niedersachsen und damals noch als BuzzFeed-Mitarbeiterin mit dem Schwerpunkt Machtmissbrauch. Und das führt sie auch beim Spiegel fort. Und Tilman Kuban ist ja ein CDU-Bundestagsabgeordneter, der ja auch eine gewisse Prominenz dadurch hat, dass er ja mal Vorsitzender, Bundesvorsitzender der, jetzt habe ich fast Grüne Jugend Junge gesagt, Union. Junge Union, ja, Junge Union war. Und dem sein Wahlkreis und sein Lebensmittelpunkt liegt hier halt bei mir in der Region Hannover. Er ist mir aber noch nicht begegnet, aber ich habe ihn auf jeden Fall bei sozialen Medien auch abonniert, um halt mal so ein bisschen zu gucken, was der CDU im Raum Hannover halt so alles so wichtig ist und so. Und ich hatte auch damals dieses Posting gesehen, dass er sich da halt von seiner Hochzeit. Und hatte da auch einen Kommentar drunter geschrieben, von wegen so, ja, schön für Sie, viel Glück und so. Und jetzt musste ich also diese Woche lesen, Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Tilman Kuban ein. Wegen einer Strafanzeige gegen den Abgeordneten hob der Bundestag im Oktober die Immunität von Tilman Kuban auf. Für die Staatsanwaltschaft liegt nach Spiegelinformationen kein hinreichender Tatverdacht gegen die CDU-Politiker vor. So, ja, was war hier passiert? Oder auch nicht passiert. Was wurde ihm hier vorgeworfen? Die Ermittlungen gegen den CDU-Abgeordneten Tilman Kuban wurden eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz dem Spiegel. Für uns gibt es keinen hinreichenden Tatverdacht, so der Sprecher. Das Verfahren sei innerhalb nach 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt worden. Ob dagegen noch eine Einstellungsbeschwerde eingelegt wurde, sei noch offen. So, im Oktober vergangenen Jahres hatte der Bundestag Kubans Immunität aufgehoben. Ja, das ist ja immer dieses Formalität, die sie da machen müssen, weil es, na, diese Immunität besagt halt, dass nicht einfach irgendwelche Stellen halt Ermittlungen eröffnen können gegen Angehörige des Bundestags, sondern die haben halt diese Immunität. Aber das bedeutet halt nur, dass der Bundestag darüber entscheiden muss und das ist eigentlich eine Formsache. Na, die entscheiden dann das einfach und die entscheiden das im Regelfall halt bei allen. Also mir wäre nicht bekannt, dass es irgendwann mal abgelehnt wurde. Und ja, dann werden halt diese Ermittlungen halt eingeleitet. So, und jetzt Grund dafür war nach Spiegelinformation eine Strafanzeige durch seine Ex-Partnerin. Hier nennen sie sie Partnerin, aber das ist halt die Ex-Frau im Endeffekt von ihm. In einer internen Mail schrieb Kuban damals, seine Ehefrau und er hätten sich vor einigen Monaten getrennt. Und jetzt kommt ein Zitat: In diesem Zusammenhang werden mir Dinge vorgeworfen, die ich vehement bestreite, so der CDU-Abgeordnete. Also was aber auch. Gleichzeitig befinden wir uns leider in einem sehr streitigen Sorgerechtsverfahren. Ding, ding, ding, ding, ding. Dabei geht es auch um den Umgang mit unserem Sohn. Ja, also das, was ich hier also vermute, was das ja so andeutet, ist ja im Endeffekt, dass seine Ex-Frau ihn jetzt hier irgendwie angezeigt hat, wegen irgendwas, in der Hoffnung, also so stellt er es ja hier zumindest dar, dass er da bei diesem Sorgerechtsverfahren dann halt entsprechend einen schlechteren Stand hat oder vielleicht sogar gar nicht das Kind mehr sehen darf oder so, was ja auch Dinge sind, die man ja immer mal wieder so hört, ne? Also ich sag nur. Ja, solange Gewaltvorwürfe im Raum stehen, ist es auch schwierig, ne? Ja, und es Ja. gibt ja Ihnen die schon. Kinder weg! Ich kann es mir so gut vorstellen. Und halt als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, wie der Kuban, bist du natürlich massiv angreifbar, ne? Weil die hat ja 1000 Punkte, wo sie sagen kann, ja, möchtest du, dass die Leute das erfahren? Naja, gut, hier hat sie ja den offenen Weg schon gewählt, ne? Also. Ja, gut, inzwischen, ja. Aber zu Ja. dem Zeitpunkt von der Mail weiß ich nicht halt, ne, wo er gesagt hat, ja, es gibt halt diese Vorwürfe. In diesem Zusammenhang werden mir Dinge vorgeworfen. Aber es dauert einige Monate und in einigen Monaten, in diesen einigen Monaten, darf weder der Vater das Kind noch das Kind den Vater sehen. Das ist total nett, ne? Also ist das halt. Ja, vermutlich. Keine Ahnung. Also wissen wir jetzt nicht. Das wird ja eh nicht gesagt, ne? Also, worum es konkret geht, stand auch beim Redaktionsnetzwerk Deutschland nicht, was ihm konkret vorgeworfen wird. Und dadurch, dass es jetzt auch eingestellt wurde, ja, Also ist das ja jetzt auf jeden Fall vom Tisch. Erstmal, denke ich mal. Also es sei denn, die Staatsanwaltschaft wird dann noch irgendwie es weiterverfolgen. Aber ja, keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht, warum beim CDU-Politiker irgendwie da, wenn das jetzt einer irgendwie von der AfD wäre oder so, dann hätte ich da schon eine andere Idee, aber so denke ich mal eher nicht, dass noch groß was passieren wird, weil die CDU ist ja jetzt auch in Niedersachsen nicht ganz machtlos oder so, sich das mit denen zu verscherzen, werden sie wahrscheinlich nicht machen. Aber auch wieder da so ein Ding, ne? Also den hätte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt als Opfer von so einer Geschichte, aber ja. Da sieht man es mal wieder. Und das ist halt auch echt noch nicht lange her, ne? Also es war irgendwie vor 2, 3 Jahren oder so, als die geheiratet haben. So halt. Ja. Drum Kam mal prüfe, wieder nichts wer dran. sich Tja. ewig bindet. Und wie sagte mein alter Lateinlehrer immer, Ehe ist halt nur eine Abkürzung, die steht für errare humanum est. Irren ist menschlich. Ja, hier haben wir eine Studie oder beziehungsweise eine Metastudie. Wurden 6 Studien ausgewertet in einer Metastudie, die zu einem, ja, zu einem Ergebnis gekommen ist. Und zwar, ich lese einfach mal den englischen Originaltitel der Studie Nein, oh vor: mein Gott, ich habe das gerade gelesen, das ist ja hanebüchen. The Persistence of Homophobia in Men's Friendship Norms. Also die das weitere Bestehen von Homophobie in männlichen Freundschaftsregeln. Ja, muss Homophobie sein, kann nichts anderes sein, ne? Ist klar. Naja, also ja, eine Studie, also eine Versuchsreihe mit 6 Studien, 3000 Erwachsene, USA, Großbritannien, Singapur. Da wurden verschiedene Sachen getestet. Ein Versuchsaufbau war beispielsweise, Männer und Frauen kriegen 10 verschiedene Aktivitäten vorgelegt: ins Kino gehen, Museum gehen, gemeinsam essen, wandern, Kajak fahren. Wie wahrscheinlich würden Sie diese Unternehmung mit einer befreundeten gleichgeschlechtlichen Person vorschlagen oder von dieser Person eine solche Einladung annehmen? So, Punkt 1. Dann, als wie typisch für ein romantisches Date würden Sie die entsprechende Aktivität einstufen? Und so hat man halt eine Baseline gemacht, um zu gucken, wie es aussieht. Männer vermieden es häufiger als Frauen mit gleichgeschlechtlichen Freunden etwas zu unternehmen, was typisch für ein Date wäre. Selbst wenn diese romantische Assoziation nicht stark war. Vor allem ging es ihnen darum, nicht selbst dazu einzuladen. Aber sie lehnten entsprechende Einladungen auch eher ab als Frauen. Wenn es dagegen darum ging, mit Freunden des anderen Geschlechts Zeit zu verbringen, so unterschieden sich die Antworten der Männer nicht bedeutsam von denen der Frauen. Gleichgeschlechtliche, ne, Moment. Ja, Männer und Frauen einigen sich eben auf was, was beiden gefällt, und Also das und war ein Männer auch, Versuchsaufbau. also. Der nächste ist, gleichgeschlechtliche Zweiergruppen wurden auf einem Campus zu einem Freigetränk eingeladen, wobei die Probanden und Probanden stets zwischen Grüntee oder 2 kleinen Flaschen Mineralwasser wählen konnten. 62% der Männer entschieden sich für Grüntee, wenn es davon ebenfalls für jeden eine kleine Flasche gab. Aber nur 28% zogen eine große Flasche Grüntee dem Mineralwasserflasche vor, weil sie die teilen müssen. So, also Das Männer nennt man teilen Hygiene. sich, ja, ne? Also ihr merkt schon, worauf das Ganze hinausläuft. So, jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel. Wollen Sie lieber einen Kurzfilm für ein Honorar von $10 alleine sehen oder denselben Film für $20 gemeinsam mit einer gleichgeschlechtlichen Person angucken? Handelt es sich um den Liebesfilm The Notebook? Kurzfilm, ja. Wählten 69% der Frauen die besser bezahlte gemeinsame Option, aber nur 34% der Männer. Ja, also 34% der Männer denken sich, okay, für Geld gucke ich mir das an. Ja, aber sonst. Bei einer Sportdokumentation dagegen entschieden Männer und Frauen ähnlich. Ja, Kurzfilm, Notebook. Also 2 Männer wollen nicht The Notebook gucken. Okay, ja. Und naja, wollen nicht mit einem anderen Mann The Notebook gucken, gucken es lieber alleine und kriegen weniger Geld. Ja, okay. Kann ich irgendwie verstehen. Naja. Die Forscher schließen daraus, dass Männer nicht schwul erscheinen oder falsche Signale senden wollen. Das sei ihnen sogar wichtiger, als unmännlich zu wirken. Ne, weil sie lehnen ja nicht ab, The Notebook zu gucken, nur mit einem anderen Mann zusammen. Okay, kann man diese Schlüsse daraus ziehen? Ich weiß es nicht. Ja, aber es ist halt mal wieder so eine Studie, wo quasi der Titel von Anfang an feststeht und die Ergebnisse nur geliefert werden müssen. The Persistence of Homophobia and Men's Friendship Norms. Ich meine, dass es da nicht generell sowas gibt. Ne? Ich meine, der Begriff No Homo kommt nicht von ungefähr. Ja, aber was soll ich jetzt ein Liebesfilm gucken mit einem Kollegen? Das ist doch lächerlich. Come on. Wirklich nicht. Ja, ja, und natürlich leiden Frauen darunter, weil die Männer sich nicht mit ihrer eigenen Emotion auseinandersetzen und vielleicht Männer leiden darunter, dass sie halt Chancen, Freundschaften zu vertiefen, nicht wahrnehmen. Okay. Ja. Ja, genau. Gleichgeschlechtliche, nicht wahrnehmen. Ja, ich glaube, natürlich. Ne? Nicht weibisch genug sein, Männer am meisten betroffen. Da haben wir es endlich gefunden. Das Mitleid mit den Männern. Tja, ich meine, wenn ich sagen würde, Chris, lass uns mal The Notebook anschauen. Ich meine, da gibt es wenig Platz für Interpretation. Ja. Oh Mann. So Filme guckt man auch schon mit Frauen, nur zur Not. Wobei, ich weiß ja nicht, jeder, der den Film The Notebook mal gesehen hat, hat sich vielleicht am Ende den Kopf gekratzt, so wie ich wohl gedacht habe, okay, was ist daran jetzt romantisch? Naja. Na, dass die Frau den Typen, der sie vergöttert, verlässt für einen, der eigentlich einen Scheiß auf sie gibt? Okay. Ja. Gut. Ja, vor allem steht hier 123 Minuten. Boah, Kurzfilm, ne? Kurzfilm. Ja, sehr kurzer Film. 123, warum? Wow. Naja, also es ging ja nicht darum, wollen sie ihn generell angucken, sondern lieber alleine oder mit einem anderen Mann oder mit einer anderen Frau. Ja. Es war nur hypothetisch, der Film wahrscheinlich, deswegen kurz. Oder vielleicht nur der Trailer. Ja. Ja, aber das ist halt eine schöne Studie, weil, wie gesagt, das ist eine Studie, da stand der Titel von Anfang an fest und da hat man nur die Ergebnisse für gesucht. Und was für gesellschaftliche Rückschlüsse können wir aus dieser Studie ziehen? Keine wirklich. Ich habe es ja gerade gesagt, Frauen sind dadurch betroffen, weil Männer emotional weniger erreichbar sind und Männer verzichten darauf, Beziehungen zu vertiefen. So. Aber hauptsächlich ist es ja wichtig, dass man sagen kann, ja, Männer sind homophob, bitte, da habt ihr den Beweis. Nicht, dass es ja in großen Teilen nicht so wäre. Ja, ich meine, die könnten ja diese Studie könnten sie ja mal in der Türkei machen. Ja, das ist scheinbar der Film. Wir kriegen einen Streik, wenn wir zu viel zeigen. Wir zeigen ja nichts. Der lief doch schon oben. Ja, dieses Green Band da. Ryan Gosling, ja genau, das ist das, was ich brauche hier. 7,8 von 10. Guck mir doch keinen Ryan Gosling Film an, ich bin doch nicht schwul. Ach so, shit, jetzt habe ich die Studie bestimmt. Zusammenfassung, Charakter Development, Chemistry. Der Barbie-Film war aber sehr lustig. Nostalgic, suspenseful. Storytelling at its best. Ja, nicht, dass einer sagt hier, wir verpassen hier irgendwie was. Moves you deeply. Mehr wie diese. Wie werde ich ihn los? 10 Dinge, die ich an dir hasse. Als gucken würde. Ja. Verwandte Interessen, Titanic, genau. Über 7 ist ja schon ganz gut, wa? Handlung. Wissenswert ist okay. Ja, der ist ja nur 7,8, weil die Leute 10 Dollar gekriegt haben, wenn die Dinge. Achso, ja klar. Ach, auf Deutsch heißt der wie ein einziger Tag, das wusste ich gar nicht, okay. Aber ja. Ja, auch sehr witzig. Google hat einen Zugang geöffnet zu ihrem KI-Modell. Wohl was bezahltechnisches, also man eben nur als guter Kunde eben auch mitkriegt. Ja, das eben aber Spiele generieren soll. Einfach mal so eben auf so einen kurzen Prompt. Projekt Genie heißt das. Für erste Kunden einen Schock in der Spielebranche gesorgt, heißt es noch. Mit den Prototypen eines Systems, das ganze virtuelle Welten aus einzelnen Anfragen generiert, könnte man die Spieleentwicklung revolutionieren, heißt es hier. Ja, da das kann man natürlich kritisch sehen, ob das wirklich so kommen kann. Aber zumindest scheint die KI da nach einiger Rechenzeit doch auch eine ganz schön große Welten auszuspucken eben mittlerweile. Und da sind dann angeblich die Aktien der Spieleherstellerfirmen direkt in den Keller gegangen, um 8-10% oder so. ob es wirklich daran liegt und ob das wirklich eine Auswirkung hat, das lässt sich vielleicht jetzt noch nicht so richtig absehen. Einige das ist nicht bestimmt daran, aber ob das auf lange Sicht dann so weitergeht oder sich da fängt oder so. Aber dass sowas, wenn sowas vorgestellt wird, dass dann die Aktien runtergehen, das kann natürlich schon sein, wenn die Leute dann halt denken so, ja okay, jetzt ist vielleicht das Geschäftsmodell von denen kaputt, ne, dann ziehe ich mein Investment da mal raus, das wird schon einen Zusammenhang haben. Also. Ja, ja, schon wirklich, die sind ja auch so empfindlich, diese Aktien. Ne? Das ich meine, das ist Management. Was das halt auch für einen Vergleich bedeutet. Ne? Also wir bauen ja auch keine Galerien und hängen da irgendwie KI-Bilder rein in Massen. Nicht, wieso? Ich sag nur das San Francisco Airport. Hatten wir schon einige Beispiele. Ja, ja, ich weiß, aber es ist noch nicht, also das ist noch nicht die Norm und wir bauen auch keine großen. Und ich glaube halt, dass das hier ist halt genauso. Das ist ja nur wieder zusammengeklebter Kram. Aber Spieldesign halte ich für, also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, also ich meine. Aber ich halte Spieldesign nicht für an die KI, also im Sinne von Systeme zu bauen, die am Ende als Spiel dann auch Spaß machen. Klar kann ich eine KI haben, die mir neue Doom-Levels macht oder was weiß ich. Ich das dann sage, ich möchte gern First-Person-Shooter spielen auf einer Insel in bla und mit dem und was weiß ich und es sollen Affen und Samurai drin vorkommen. Das wird gehen, aber ist dieses Spiel dann so interessant, dass ich es auch spielen will? Ist das ein neues Dark Souls oder ist das irgendwie halt... Ja, soweit ja, genau, das wurde auch kritisiert oder das, was die KI ja machen kann, bleiben wir bei der Spielmechanik, die du gerade gesagt hast. Das Einzige, was die KI ja kann, ist das zu reproduzieren, was es schon mal gab. So. Ja, deswegen neue Spielmechaniken schwierig. Ne? Also ab einem gewissen Zeitpunkt wird das bestimmt auch sein. Ich finde das eine lustige Spielerei und das ist vielleicht auf Entwicklungsebene für die Leute, die in diesen Computerspielfirmen sitzen und mit Software arbeiten, ein interessantes Tool, um ihre Arbeit zu erleichtern. Deswegen sehe ich, ne, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo du einfach sagst, hallo, generier mir einen Science-Fiction-Film mit diesem Blablabla, Laufzeit 2 Stunden, Schauspieler dies, das, peng, und dann wird dir das generiert. Und dann ja, aber werde ich hinterher weinen am Ende? Genau, da brauchst du keine so Firmen mehr, die das für dich machen, aber was du brauchst, sind die Rechte. Die Rechte. Ne? Deswegen ist es jetzt ja auch so eine Sache, alle Leute, die jetzt Marken und Franchises haben, die können weiterhin überleben. Es sei denn, die machen es halt wie Star Trek und Star Wars und machen es komplett kaputt. Ne? Weil wenn du die KI irgendwann hast und sagst, keine Ahnung, mach mir ein Fallout Gießen, ja, Fallout Gießen, Beispiel jetzt einfach mal, und dann programmiert die KI das, dann muss sie ja die Rechte für die Assets haben, für Fallout und so weiter und so fort, sonst wird sie das nicht generieren. Ja, die kann ja sowas machen, was so ähnlich ist wie Fallout. Das ist eine große Frage mit dem Rechte-Management. Wie ist das durchsetzbar? Ich meine, ne, hast du dann eine chinesische KI, die halt an dieses Rechte-Management nicht angeschlossen ist und die generiert das dann dir direkt? Ansonsten musst du erstmal dafür zahlen. Also es wird spannend, was es da für Geschäftsmodelle geben wird. Dass die Computerspielfirmen generell pleite gehen, halte ich für unwahrscheinlich, weil die ja die Rechte an diesen Franchises besitzen. Ja, und, ne, und der weil Mario-Spiele werden zukünftig auch gespielt werden. Ja, da wird Nintendo mitverdienen, ob die jetzt die Spiele selber standardmäßig rausbringen oder ob die eine KI-Plattform zur Verfügung stellen, dass die Leute sich da ihre eigenen Spiele erstellen können oder jemand anders macht die KI und die kriegen nur Lizenzgebühren. Ne, aber darauf wird das Ganze hinauslaufen. Der Hinkelstein sagt, dass der Drop am 29. war und die Aktie ist jetzt wieder so hoch, so oder sogar $2 höher als vor dem Drop. Ja, kann gut sein. Ne? Also hat nicht lang gehalten, das Ganze. Und der Hugin Munin sagt, das ist ein Tool, womit gute Autoren arbeiten können, die in der Branche nicht erwünscht sind. Da sehe ich das einzige Potenzial im Endeffekt, wenn jemand das sozusagen nutzt, um praktisch mit einem echten Spieldesigner-Gehirn da reinzugehen und diese Werkzeuge zu benutzen und Sachen zu bauen, die er eigentlich nicht bauen könnte, weil er halt Zeug die Manpower dazu hat. Wird aber sicherlich halt eben jede Menge Amateur, irgendwelchen Kram-Ideen, die jetzt nicht großartig wen interessieren oder vom Hocker hauen oder so, halt eben trotzdem auch Natürlich. In Masse da irgendwie rausballern. Ja, ich meine, guck dir normale Indie oder wie auch immer du es nennen willst, Spiele an. Da ist ja auch 99% Zeug, das niemand haben will oder braucht. Oder, ne? Aber klar, es wird. Ich glaube, ja, man kann es ganz gut vergleichen mit den Grafik-Engines. Du kannst ja eine eigene Grafik-Engine machen oder du benutzt eine bestehende, wie Unreal oder sowas. Ja, naja. Also ich sehe es eher als Tool. Weil ja, aber das Problem ist halt, du siehst das als Tool und das kann man auch als Tool verwenden, aber wie ich auch in meiner täglichen Programmierpraxis halt lerne, irgendwelche Leute, die da die Business-Entscheidung treffen, die sehen es nicht unbedingt als Tool, die sehen es als Möglichkeit halt, ja, alle Leute rauszusparen und nur noch irgendwelchen Dreck einzugeben und auf Enter zu drücken und ja, gut, und die denken sich dann so, ja, wenn es halt nicht perfekt so ist, wie wir es brauchen, dann ist es halt immer noch günstig und ja. Also, ja, Videos, man weiß es nicht. Ich will halt nur sagen, es kann schon auch die Branche halt ganz schön platt machen für vernünftige Talente und vernünftige jahrelange Entwicklungsprozesse, die normalerweise irgendwie Spiele brauchen, dass man jetzt halt irgendwie denkt, man könnte das alles einsparen oder so. Also es kann schon einen schlechten Einfluss auch haben. Ja, muss man also im Idealfall wird es halt genutzt, um bestimmte Prozesse zu verkürzen, wie weiß ich, das Level-Design, Erstellung von Texturen oder von Assets oder sowas. Das kann das sehr beschleunigen. Ne? Du kannst ja sagen, okay, ich bin ein Fisch, der will aus der Küche aus dem Restaurant entfliehen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was jemand programmiert hat. Wenn du das Ding hast, dann hast du ja schon die Umgebung, dann hast du das und dann kannst du diese Assets ja benutzen und was anderes darauf bauen. Ne? So, wie gesagt, auf dem Stand ist das jetzt. Aber dafür ist es noch zu unsicher, ne? Weil, wie du schon gesagt hast, das Management implementiert solche Sachen, aber ist das überhaupt mit dem Workflow kompatibel? Ist es nicht vielleicht effizienter, die Strukturen weiter zu nutzen, die man vorher etabliert hat, weil man da ja auch Erfahrung mit hat, weil weniger Fehler generiert werden und so. Ja. Das ist aber halt, wenn es halt günstig genug ist, ist es den Leuten halt irgendwann egal. Das ist halt ja, die müssen halt im Quartals müssen sie halt sagen, okay, das und das sind meine Innovationskonzepte, um Kosten zu senken oder Effizienz zu steigern. Wenn oder sie nicht vielleicht sogar denken, dass halt diese KI das eigentlich noch alles besser machen kann, weil, weil die ja alles weiß und alles kann und ja, und der so gut ist wie 1000 Programmierer und hä? Achso, habe ich glaube ich auch eingereicht, ja. Achso, ja, im Prinzip geht es in Wirklichkeit darum, dass das Recht auf Teilzeit eingeschränkt werden soll. Das war der Vorschlag. Es ging nicht darum, irgendwie Teilzeit an sich einzuschränken oder so. Nur lediglich jemand, der einfach, weil er jetzt gerade Bock hat, von Voll- auf Teilzeit wechseln möchte, soll das nur mit Genehmigung des Arbeitgebers dann auch können. Weiß ich nicht genau, wann das irgendwie... Ja, das also, würde dann halt bedeuten. Mit den meisten Arbeitgebern kannst du das ja aushandeln, denke ich mal, ne? Weiß ich nicht. Das heißt aber doch, dass niemand mehr im Zweifelsfall in Teilzeit geht. Weil das dann halt nicht mehr, das wird dann halt einfach nicht mehr genehmigt. Das ist die einfachste Regelung. Wir genehmigen das gar nicht, Schluss ist. So. Bei einer Firma könnte man das vielleicht so machen, ja, wenn sie wirklich Vollzeitleute haben wollen. Die Firmen wollen aber nicht Vollzeit nur haben, die wollen ja auch Teilzeitleute haben. Ja, also im Regelfall wollen die schon ganz gerne, wenn sie sich das aussuchen können, auch Vollzeitleute haben. Also, wer weiß, wie es sich natürlich entwickelt, wenn... In der Gastronomie nicht, sag ich mal so. Zum Beispiel. Also, es ist halt eben vom Branche abhängig. Also weil da immer nur für 3-4 Stunden Leute sind. Und dann wenn die da wirklich nur für 3-4 Stunden sind, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Also, im Regelfall ist es ja so, wenn du jetzt die Wahl hast zwischen 2 Leute einstellen oder einen, dann nimmst du doch den einen. Dann nimmst du doch nicht 2, damit du irgendwie sagen kannst, so jetzt... macht der eine die Hälfte und der andere die Hälfte oder so. Wir haben im Moment die Situation, dass es zu viele Menschen gibt, die gerne im Gastgewerbe arbeiten wollen. Ja. Zum ersten Mal seit langer Zeit, weil es halt immer weniger Betriebe gibt und immer weniger Geld in diese Sachen fließt, weil alles immer teurer wird. Das sind halt nicht die Probleme. Das Problem ist halt auch, dass es, ich finde, diese ganze Frechheit von dieser CDU-Wirtschafts-, die fordern ja jeden Tag irgendwas Neues. Die fordern ja jetzt ja auch schon wieder Sachen, dass man den Zahnarzt komplett selber bezahlen soll und solche. Mhm. Also, weil denen halt irgendwie der Arsch brennt. Aber die Wahrheit ist ja, wir zahlen ja den Laden. Wir Leute, die arbeiten gehen, wir zahlen doch den Laden. Ja, das ist ja nicht der Punkt. Das ging ja nur darum, sind wir denn, lass mich zu meinen Gedanken zu Ende bringen. Warum sind wir Leute, die den Laden zahlen, jetzt schon wieder die, die den Gürtel enger schnallen müssen? Warum? Warum ja, weil man gewisse Entscheidungen getroffen hat, wie die Finanzierung läuft. Das ist das Grundproblem. Weil man gesagt hat, ja, alle Leute, die nicht Versicherung, die nicht arbeitstätig sind und nicht selber den Versicherungsschutz zahlen können, werden versichert über die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung trägt die Kosten. Es wäre sinnvoller, wenn gesagt würde, okay, der Staat trägt diese Kosten, dann würde das Budget der Krankenversicherung nicht belastet werden. Das ist das Problem tatsächlich. Ja, aber im Endeffekt liegen all diese Sachen nicht an den Leuten, die schon zahlen. Nee, das ist ja richtig. Aber das Problem könnte man auch lösen. Man könnte ja sagen, es ist politisch weiter erwünscht, dass man das gezahlt wird und dann machen wir die Finanzierungsstruktur so, dass es eh ein staatlicher Zuschuss ist und dann wird es halt direkt von staatlichen Stellen gezahlt und belastet nicht mehr die Bilanzen von den Krankenhäusern. Nee, warum schöpfen wir nicht erstmal die Rechtsrahmen aus und entfernen Menschen aus den Bezügen? Es gibt Leute, die haben Ausreisebescheide. Es gibt Leute, die haben andere Sachen, die sind kriminell. Dänemark führt das jetzt ein, dass wenn du kriminell bist, wirst du abgeschoben. Warum können wir das nicht? Ja, weiß ich nicht. Das ist aber wieder sicher auch nicht schon ein paar Sachen. Ja, doch, das ist doch immer. Es ist doch, woher kommen denn die Kosten? Im Ende, ist ja richtig, wenn wir fragen, woher kommen diese Kosten, die aus dem Ruder laufen, sind es immer rot-grüne Migrationsprojekte im Endeffekt. Oder ja, da sollte man auch dran gehen. Oder rot-grüne Energieprojekte. Ne? Ja. Oder rot-grüne NGO-Ideologieprojekte, wo unser Geld hingeht. Oder ins Ausland. Oder Peru. Oder was weiß ich. Wir haben gleich noch ein schönes Verkehrsprojekt, glaube ich, als nächstes. Mit einem guten Grund muss man ja zum Beispiel auch gar nicht. Ne? Wenn der Kinder das Oma hüten muss oder sowas, dann muss er auch gar nicht in Vollzeit. Ja, da kommt ja der nächste Betrugsskandal auf uns zu. In der Pflege. Wart mal ab. Da pfeifen die Sperzen ja auch schon von den Dächern, dass in der Pflege ganz viele Leute gepflegt werden, vor allem aus und in Osteuropa und so. Warte ab. Minnesota, sage ich nur. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. In Japan soll es ja auch zum Beispiel sein, dass es gar nicht so viele Alte gibt, wie man behauptet wird. Haben sie mal geprüft und dann noch eine deutlich kleinere Zahl rausgekriegt. Das ist ja genau. Russlands. Ja. Hier geht das Geld halt hin. Ja, natürlich. 140 Millionen. 140 Millionen für einen Radweg. Und hier steht es ja noch nicht. Sagt mir doch mal, wie lang ist der Radweg wohl, der die 140 Millionen gekostet hat? Weniger als 140 Meter? Nee, 300 Meter sind ja die letzten. 300 Meter sind die letzten, ja. Also wahrscheinlich ein Kilometer, sag ich mal. Ja, ich sag mal 5. 5 Kilometer. Oh, ihr seid aber knickerig. Nee, also er ist schon 11 lang. Okay. 11 Kilometer. Okay. 11 Kilometer für nochmal 140 Millionen Euro. In Worten 140 Millionen. Hat der wieder Solar Freaking Radways eingebaut? Wir haben ist hier auch der gute Rheinradweg. Der gute Rheinradweg ist das. Wir haben hier ein Rathaus gebaut für eine Gemeinde mit fast 100.000 Einwohnern. Rathaus für Fahrräder. Die Hälfte. Für die Hälfte. Und das ist immer noch ganz schön viel. Ja, und das ist immer noch viel zu viel gewesen. Tja. Mit Kunsthalle und riesigem bonzenmäßigem Atrium. Und die haben dafür 11 Kilometer Radweg am Rhein gebaut. 11, das sind, ja, dabei hat jemand ausgerechnet, ja, das sind 12.000 Euro pro Meter. Und sie haben es nicht geschafft, das Ding fertig zu bauen. Am Ende muss man dann über eine Bundesstraße irgendwie wild drüber, weil sie die Unterführung noch nicht gebaut haben. Schick. Ende. Übergang ist gut, Jo. 140 Millionen Euro für 11 Kilometer Radweg. Das Ende des Radwegs bei Rüdesheim. Ja genau, und hier müssen die sich dann auf der Bundesstraße einfädeln und müssen hier noch 300 Meter bis zum Bootsanleger fahren. Das ist sehr gefährlich. Linken nicht vergessen. Ja, bitte. Krass. Macht der Weg Strom, wenn man drüber fährt? Nein, leider nicht. Ja, und die Frage ist halt, ja, der Neophyt fragt auch schon, wie viel davon fließt direkt wieder an den Staat zurück oder sonst irgendwo hin. Wer weiß, wer da richtig gut abgesahnt hat. Aber ja, auf der anderen Seite gut abgesahnt. Ja, auf der anderen Seite haben wir Infrastruktur, wo wir irgendwelche Autobahnbrücken haben, wo die Autos nur noch mit verminderter Geschwindigkeit rüberfahren dürfen, weil die Sanierung irgendwie 2-3 Millionen kosten würde und das wäre zu teuer. Hamburg muss jetzt eine Elbbrücke teil abreißen, weil die nach dem Schiff, das dagegen gefahren ist, hinüber ist. Ja. Aber wir haben 140 Millionen für den Rest. Wie ist es eigentlich hier? Haben die hier auch noch das irgendwie, diese Brücke hier irgendwie verlängert oder so, damit die den Radweg da machen konnten? Ich gehe davon aus, ja, dass sie das da dran geflanscht haben. Dass sie da aufgeschüttet haben und was weiß ich, 140 Millionen, Chris. 12.000 Euro pro Meter. Da kannst du schon einiges mitmachen. Oh. Der kostet für den Meter, kostet der Asphalt kostet einen Tausender. Die Maschine kostet einen Tausender. Ja, und der Peter ist auch da, der muss zugucken, dass das auch alles gerade gezogen wird. Genau. Und der Mitarbeiter, der das macht, der kostet auch einen Tausender. Und ja. Ja. Und dann ist das und vier. Der Kickback für die Leute, die das alles so schön verteilt haben. Genau, der Prokurist muss auch sein Geld verdienen. Ja, 140 Millionen. Ich habe als gedacht, vielleicht meinen die den ganzen Rheinradweg, weißt du, der ist ja lang, von was weiß ich, irgendwo im Süden bis hoch in den Norden. Ich dachte, vielleicht haben die sich vertan und habe dann nach Fakten gesucht und überall, wo ich geguckt habe, 12.000 Euro pro Meter, 140 Millionen für 11 Kilometer. Ich wollte es überhaupt nicht glauben. Für einen Radweg. Ja, wieder die Kritis-Infrastruktur. Ne? Das ist ja die CIS-europäische Richtlinie, die Stück für Stück weiter in Nationalgesetz in Deutschland umgesetzt wird, um halt kritische Infrastruktur besser zu schützen, besser zu vernetzen, Katastrophenschutz zu stärken und halt zu definieren, welche Bereiche des täglichen Lebens, die vielleicht nicht auf den ersten Blick zur kritischen Infrastruktur gehören, sollen da halt mit einbezogen werden. Ne? Weil du hast es ja schon gehighlightet. Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheitsinfrastruktur sollte hier vielleicht stehen. Klar, das sind kritische Infrastrukturen. Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, da sind wir schon bei der ersten Abstraktions-, Siedlungsabfallentsorgung, ja klar, auch Staat und Verwaltung, ne? Und ja, wie du schon gesagt hast, Medien und Kultur. Ja, also ne? Ich meine, wenn sie damit jetzt meinen, irgendwie Notfallsender oder so, dass man irgendwie bleiben sie in den Häusern oder irgend sowas übers Radio irgendwie versenden kann oder so. Dann kann man es doch irgendwie nachvollziehen. Und Kultur, weiß ich nicht, dass man das Opernhaus vom Schneesturm-Einsturz bewahrt oder so. Meinetwegen auch, aber ansonsten, aber nein, das ist es nicht, was damit gemeint ist. Okay, das ist damit ich nicht gemeint. Ich lese mal vor was ist das hier? Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das ist ja dafür zuständig. Moment, wo war das her? Hier. Einfluss der sozialen Medien. Im vergangenen Jahrzehnt haben sich soziale Medien wie zum Beispiel Twitter, Facebook und Instagram einen immer größeren Wirkungskreis erobert. Ihr Beitrag zur Meinungsbildung nimmt weiterhin rasant zu. Nachrichten und Meinungen verbreiten sich über soziale Medien in Bruchteilen von Sekunden. Sie erreichen bestimmte Zielgruppen in wesentlich kürzerer Zeit als klassische Medien und Online-Portale von Medienbetreibern. Ein besonderes Merkmal der sozialen Medien ist jedoch, dass dort jeder so gut wie ungefiltert seine persönliche Meinung wiedergeben kann. Die dargestellten Inhalte werden in der Regel nicht mittels seriöser journalistischer Arbeitsabläufe und anerkannter Kriterien geprüft. Auf diese Weise können leider auch Fake News sehr schnell verbreitet werden, die trotz ihres geringen oder höchst subjektiven Wahrheitswerts großen Einfluss auf die Meinungsbildung haben können. Genau aus diesem Grund ist im BAK Medien auch der Schutz vor Gefahren aus dem Cyberraum ein wichtiges Thema. Ja, es ist das, was ihr denkt. Vertrauenswürdige Informationen erkennen, Kultur, Schutz von Kulturgütern, ne, und ja, also es ist das, was ihr denkt. Es ist nicht der Notfallsender, Chris. Ja, und das stand auch zu dieser Kritis-Geschichte oder einfach nur so generell auf der Website. Ja, da werden halt Bundesämter abgestellt, die halt die sozialen Medien überwachen sollen, in Anführungszeichen, auf welche Art und Weise, und halt solchen Desinformationsgefahren vorbeugen sollen. Ne? Als Beispiele wurden genannt, was weiß ich, trinkt das Wasser nicht, da hat irgendjemand was reingemischt, also quasi Panikmache oder irgendwelche, die Regierung hat gesagt, dies und das ist passiert, aber das stimmt gar nicht, es ist alles ganz anders, halt irgendwelche Regierungsverlautbarungen in Notsituationen oder in Standardsituationen, dass dem widersprochen wird. Ja, im Endeffekt, ja, jeder darf frei seine Meinung sagen. Oh Gott, ganz schlimm. Ach ja, Gas. Ja, was haben sie gesagt? 60 Tage oder 6 Wochen oder so? Ich hab's jetzt gar nicht. Ich glaube, den hätte ich nicht gehört. 86,3 Terawattstunden gespeichert, 34%. Ja gut, da kann man auch wahrscheinlich wieder 1,5% abziehen jetzt bis heute. Oder zwei. Und im Titel stand doch was von der Dauer, wie lange dann noch sein soll. Ja, zumindest bei mir ist es ja jetzt so, dass es erstmal so ein bisschen um den Gefrierpunkt rum bleibt. Mhm. Mit Tagestemperaturen sogar ein bisschen höher, also sollte jetzt der Verbrauch ein bisschen zurückgehen in den nächsten zwei Wochen. Und dann mal gucken, ne? Ja, die Gasvorräte. Und auf der Verlautbarungsseite hat sich auch wieder was geändert. Ne? Ja, aktuelle Lage der Gasversorgung in Deutschland. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die seit dem 23. Juni 2022 geltende Alarmstufe des Notfallplans in Gas Deutschland aufgehoben. Seit dem 1. Juli gilt die Frühwarnstufe. Lustig, ne? Jetzt haben wir weniger Gas als vor zwei Jahren, aber jetzt sind wir auf der Frühwarnstufe und sind nicht mehr im Notfallplan. Jetzt, ja, seit kurzem. Und auch interessant, die deutschen Gasspeicher sind ein wichtiger Versorgungsbaustein, aber keineswegs allein relevant. Deutschland verfügt über ausreichende Import- und Speichermöglichkeiten. Aktuell ist auf dem Weltmarkt ausreichend Gas verfügbar und es sind ausreichend Importmöglichkeiten vorhanden. Diese Importmengen können auch im deutschen Netz transportiert werden. Ja, also es ist das, was ich gesagt habe. Ne? Die Speicher laufen leer und dann werden die schönen LNG-Gasschiffe, die auf den Weltmeeren in irgendeine Richtung fahren, alle ihren Kurs ändern Richtung Germany. Ja, bitte nicht heißt, schon wieder, ey. Also. Ja, ne? Das heißt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Unternehmen für ein paar Wochen eingeschränkt nur produzieren können, bis halt die Schiffe alle hier sind und dann wird es teurer für alle, aber ja. Ja, wer hätte es gedacht? Weiß man ja. Ich finde es halt sehr lustig, was ich gerade vorgelesen habe, war halt wieder von der Bundesnetzagentur. Da haben die ja diese Seite über die Gaslage in Deutschland, die immer mal wieder aktualisieren. Und es ist einfach wirklich lustig. Wir haben jetzt weniger Gas, als wo es ganz notfallmäßig war, aber die Stufe wurde reduziert. Ja, also es ist wirklich Geldvernichtung einfach nur. Und die Spekulation darauf, dass es alles mit den Just-in-Time-Systemen funktioniert und nicht wirklich ein realer physischer Engpass besteht. Hoffen, ja. Kurzer Einwurf, Dänemark hat übrigens gewonnen hier, das Finale im Handball. WM. Au, Salz. Genau. Jetzt sind die Hannoverer salzig. Wie kalt ist das denn in Hannover? Hannover ist jetzt salzig und zweistellige Minusgrade, ja gut, naja, kann man da vielleicht schon mal drüber nachdenken. Naja. Das haben sie ja eigentlich schon direkt, als es angefangen hat zu frieren, haben sie das gemacht. Also muss man wirklich sagen, da gab es keine großen Probleme, nicht so wie in Berlin, wo wir gleich dazu kommen. Und sie haben mir geschrieben, also das mit dem Tausalz, früher war das ja Standard, mittlerweile meinen sie ja, dass es halt irgendwie schädlich für die Umwelt ist. Und dann will man das halt nicht verstreuen und... Ja, aber hier haben sie dann halt eingesehen, oh, es ist ja kalt und es friert und dann sollten wir das vielleicht mal aufheben, das Verbot. Warum man das nicht einfach generell aufhebt und, so, und irgendwie das vernünftig regelt, dass man sagt, so ab so und so viel Grad oder ab so und so viel hier, wenn der Wetterdienst sagt, es gibt irgendwie überfrierende Nässe oder weiß ich nicht was, dann muss es ja eigentlich irgendwie was geben, wie man das regeln kann. Ohne dass man jetzt irgendwie sagt, die allmächtige Politik begibt sich immer wieder vom Himmel herab und verlautbart, ob das Salz gerade fließen darf oder nicht. Aber ja, Hannover hebt das sowohl schon Tausalz vorübergehend auf. Nachdem am vergangenen Wochenende in Hannover viel Schnee gefallen ist, bereitet sich die Landeshauptstadt auf eine weitere Verschärfung der Wetterlage vor. Ja, es klingt fast schon wie leichte Sprache. Es ist viel Schnee gefallen, ganz viel Schnee. Und da bereitet sich die Landeshauptstadt auf eine weitere Verschärfung der Wetterlage vor. Angesichts Kennen Sie das Lied White Christmas? Ich dachte schon, du sagst jetzt, kennen Sie das Lied We Will Rock You oder so. angesichts der aktuellen Ankündigung von zweistelligen Minusgraden und erneutem starken Schneefall setzt die Stadt Hannover per Allgemeinverfügung das grundsätzliche Verbot von Tausalz. Also ja, das grundsätzliche Verbot ist aufgehoben. Am morgigen Freitag, 9. Januar, 0 Uhr aus. Durch die Kombination aus dem bereits vorhandenen Schnee und Eis und dem bevorstehenden extremen Frost entsteht eine außergewöhnliche Glättegefahr. Außergewöhnliche Glätte. Der mit rein mechanischen Mitteln. Ist das glatt oder nicht, oder? Ich weiß nicht. Also, außergewöhnlich glatt. Außergewöhnlich glatt, das kann doch gar nicht sein. Gehweg von außergewöhnlicher Glätte. Außergewöhnliche Glätte, der mit rein mechanischen Mitteln von Sterblichen nicht mehr begegnet werden kann. Ja, genau. Deswegen brauchen wir jetzt Salzmann. UFO-Mittel. Oh, Obi, Obi, Önei hat auch noch was gesagt. Oh ne, ja. Oh nein. Oh ne, doch. Ja, der außergewöhnliche Wintereinbruch führt in Verbindung mit kurzen Tauperioden am Tag und anschließend Überfrieren zu einer massiven Glättegefahr. Das außergewöhnliche Glätte war es gerade noch nicht massiv. Zwar dient das Verbot von Tausalz dem wichtigen Schutz der Umwelt, insbesondere der Vegetation und des Grundwassers. In der aktuellen Extremsituation überwiegt jedoch das Interesse am Schutz von Leib und Leben der Verkehrsteilnehmenden. Ja. Aber stört das sonst auch nicht. Alle kalt duschen und Heizen braucht man auch nicht mehr. Die zeitlich beschränkte Befreiung vom Salzverbot geht zunächst bis zum 23. Januar. Danach ist Salzverbot wieder aufgehoben. Oh, weh, oh, nee. Wir wollten, dass alle sicher durch die Stadt kommen. Okay. Eindruck hat man teilweise auch nicht so richtig, aber gut. Die Stadtreinigung von AHA, na, so heißen unsere Reinigungsdienste hier. Take on me. Leistet seit Tagen verstärkten Einsatz im Winterdienst. Wir wollen, dass alle sicher durch die Stadt kommen, da die Sicherheit an manchen Stellen trotz aller Anstrengungen, ja, wie zum Beispiel hier Messerverbot und so, Waffenverbot, allein mit mechanischen Mitteln nicht flächendeckend garantiert werden kann, haben wir das Tausatzverbot befristet aufgehoben. Ich bitte dennoch alle Bürgerinnen und Bürger, verantwortungsbewusst mit dieser Ausnahme umzugehen. Und Tausalz nur dann einzusetzen, wo es zur Gefahrenabwehr zwingend erforderlich ist. Gefahrenabwehr. Ja, also jetzt nicht hier Make It Rain mit Tausalz. Erklärt Benedikt Unai, Bundesoberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover, wo eine mechanische Räumung oder abstumpfende Mittel wie Split oder Sand ausreichen, sollte dies im Sinne des Umweltschutzes weiterhin bevorzugt werden. Was bedeutet AHA? Aha. Abfallwirtschaft Hannover heißt das, glaube ich. Okay. Zweckverband Abfallwirtschaft Hannover. Aha. Genau. Müsste eigentlich Zarre sein. Das ist ja so ein Stadtmarketing, ey. Aha, klingt besser. Ja, und hier haben wir die Aha-Geschäftsführerin Julia Fürst, die übrigens bei ihrem alten Job aktuell sich da Vorwürfen ausgesetzt sieht. Ich muss nochmal googeln, was das genau war, aber irgendwie soll sie da irgendwie sich nicht richtig verhalten haben. Die Frau Fürst. Bei den Gelsen-Diensten war sie vorher. Und die Staatsanwaltschaft Essen ermittelt gegen sie. Ach so. Nicht schlecht. So, kann man wegen des Verdachts der Untreue. So viel kann man ja noch lesen in dem. So viel gibt uns die Hannoversche Allgemeine noch. Die Müllabfuhr in Gelsenkirchen. Da war die gute Dame vorher. Ja, genau. Und jetzt ist sie Chefin von AHA. Der Schutz der Umwelt bleibt für uns wichtig. Die aktuelle Wetterlage ist jedoch eine Ausnahmesituation, in der die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger oberste Priorität hat. Ja, wie sonst ja eigentlich nicht, ne? Also, finde ich schon interessant. Aber ja, betont Julia Fürst, Geschäftsführung von AHA. Deshalb setzen wir Tausalz gezielt und sparsam wie möglich ein, um gefährliche Glätte zu vermeiden. Ja, dann hoffen wir mal, dass die gute Frau nicht ins Rutschen kommt. Mit dem Untreuevorwurf. Ja, und Berlin hat sich jetzt auch durchgerungen, aber erst zum 30.01. Allgemeinverfügung. Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt lässt angesichts einer aktuellen Notlage infolge gegenwärtiger, außergewöhnlicher und flächendeckender extremer Glätte, ja, wenn noch ein paar Worte mehr drangehängt, ja, Allgemeinverfügung, soweit außergewöhnliche Witterungsbedingungen in Form extremer Glätte vorliegen und mildere Maßnahmen der Eisglätte und Schneeglättebeseitigung, insbesondere Einsatz von abstumpfenden Streumitteln zur effektiven Gefahrenabwehr nicht ausreichen, werden die in Absatz 4, Paragraph 4 Absatz 4 des Berliner Straßenreinigungsgesetz streng zu Winterdienst verpflichtenden Anliegerinnen und Anlieger, die Berliner Straßenreinigungsbetriebe in Klammern BSR, finde ich aha, aber schöner, aber gut, sowie die vom Land beauftragten Dritten bis zum Ablauf des 14. Februar von einem Verbot des Paragraph 3 Absatz 8 streng G über die Verwendung von Tausalz und weitere Auftaumittel auf Fahrbahnen Gehwegen befreit. Der Einsatz von Tausalz und weitere Auftaumittel hat sich streng in den jeweils herrschenden Witterungsverhältnissen zu orientieren und ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Ja, es klingt fast so wie Dinge, die man auch einfach in dieses Gesetz reinschreiben könnte. Dann müsstet ihr euch diesen Trouble hier auch nicht machen, aber gut. Ne, das ist ja das Lustige, dass im originalen Gesetz diese Ausnahmeregelung nicht drinsteht. Das ist ja der Schildbürgerstreich. Ja. Die öffentliche Bekanntgabe der Allgemeinverfügung. Ich muss da jetzt auch mal ein bisschen meinen Frust, ne? Ich habe ja auch jahrelang in Berlin gewohnt. Im Winter ist es wirklich extrem unangenehm. Und dann kommt halt noch diese typische Berliner Art dazu. Halt dieses typische, ja, es funktioniert nichts, es ist halt Berlin. Das ist halt so. Der Schnee wird nicht geräumt, der liegt zwar 20 Zentimeter hoch, aber wird eine Woche lang nicht geräumt. Berlin, der liegt halt so in Berlin. Und ne, die Lösung, ne, die ist ja genial gewesen. Dann sind, ihr kennt ja diese Metallnieten, die man unter Schuhe schnallen kann, ne, diese Schuhkrallen. Ne, die, ne, dann, das ist dann eine schöne quasi Wirtschaftsförderungsangelegenheit, ne? Dann sind nämlich sehr viele Händler unterwegs im Stadtbild, die dann halt quasi eine Wolle-Schneekralle kaufen. und dann laufen die Leute halt mit den Krallen durch die Gegend, weil sie sich sonst wirklich auf die Fresse legen. Und das ist natürlich super, wenn man irgendwo in Geschäfte reingeht oder sonst irgendwas, ne? Also es ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so schlimm wie vor ein paar Jahren. Aber ich habe die Hochphase da miterlebt und ich bin ja zum Glück seit ein paar Jahren nicht mehr in Berlin. Und aber das werde ich nie vergessen. Ne? Alle da mit ihren Schuhkrallen durch die Gegend gelaufen und klack, klack und in der U-Bahn, da ist man in der U-Bahn, ist man da fast ausgerutscht auf dem glatten Boden, nicht auf dem Schnee. Und ach, das, ja, also das ist Berlin. Hauptsache, wir schützen die Umwelt. Ja. Schuhkrallen, so für Bergsteiger, ne? Aber das ist, bei denen ist es dann Bergsteigen mit BER großgeschrieben. Ja, ganz schlimm war das ja in dem einen Jahr, wo die einfach nicht genug Material und Streusalz bestellt hatten, um überhaupt so, ne, das war auch, naja, typischer Berliner Skandal, in Anführungszeichen. Ich glaube, das war das schlimmste Jahr, weil sie da einfach auch nichts zum Streuen hatten. Naja. Ach ja. Ich hoffe, niemand ist davon jetzt betroffen. Ne? Ich rede da jetzt so abwertend und mache mich drüber lustig, aber ich habe da auch drunter gelitten. Ich gönne das niemandem, dass er das durchmachen muss. Ja, aber noch ist es vielleicht ja auch noch nicht vorbei hier, weil hier gibt es auch die Rechtshilfebelehrung. Als irgendjemand Rechtshilfe braucht gegen das Streusalz. Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Klage beim Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, erhoben werden. Das aufgrund ist für die der deutsche Anordnung, Umwelthilfe, dass sie wieder klagen können. Genau, aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ziffer 3 hat die Klage gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 VWGO keine aufschiebende Wirkung. Also das Salz ist dann schon geflossen. Ach ja, wunderbar. Ja, und die Berliner Zeitung hat ja auch noch mal einen Artikel drüber geschrieben, über diesen Tweet hier von Kai Wegner und den ganzen Sachen, die da drunter kommentiert worden sind, von genauso leidensgebeutelten Berlinern wie dem Preis, aber die halt immer noch da beheimatet sind. Und Kai Wegner musste ja im Endeffekt hier darauf zurückgreifen, da sein Abgeordnetenhaus anzuflehen, dass wir da mal eine entsprechende Entscheidung treffen, dass diese eigentliche Regel halt ausgesetzt wird. Und er schreibt hier, wir erleben in Berlin extreme Wetterbedingungen, Mit Eisregen und anhaltendem Frost, ich appelliere an das Abgeordnetenhaus, den Einsatz von Tausalz in Berlin in Ausnahmen möglich zu machen. Ja, weil da haben sie sich nämlich erstmal so ein bisschen gesträubt. Und deswegen hat das ein klein wenig gedauert. Das finde ich auch so lustig, weil es ist mal wieder so richtig gezeigt. Da hast du diese Linken und ja, SPD, also auch die Linken. Und das sind ja eigentlich die, die sich um die Schwachen ja immer eigentlich angeblich so kümmern, ne, und nicht so wie diese bösen Kapitalisten und so. Aber wenn man dann irgendwie dieses Ideal irgendwie hat, dass diese Salzerei halt böse, böse, böse ist und man sich diese tollen Gesetze geschrieben hat, dann kann man die natürlich nicht einfach wieder über Bord werfen. Das geht ja nicht. Nur weil da irgendwie ein paar Leute drunter leiden, also. Das ist, sind ja einfach nur an den Ansprüchen mal wieder gescheitert, ne? Wieder so ein typisch linke Posse. Ja, aber man sieht, die Idee mit den beheizbaren Radwegen war nicht ganz dämlich. Da hier wäre ein Use Case. Ja, müssen wir kein Streusalz drauf streuen, wenn wir für ein paar Millionen Euro da einfach Heizspulen drunter gelegt haben unter den Fahrradweg. Ja, das ist eigentlich ein Bezahlartikel vom Spiegel hier. Geht es um die Chinesen, beziehungsweise ja, wie das bei denen so läuft mit dem Heizen und so. Und in China, vor allem in so einem großen Gürtel um Peking rum, ist wohl das häufig so, dass die Leute da ursprünglich mit Kohle geheizt haben. Und die Kohleöfen sind verboten worden 2017. Und dementsprechend können zwar viele Leute noch mit Gas heizen, aber irgendwie auch nicht alle. Und außerdem kostet Gas Geld, mehr Geld als Kohle. Jedenfalls, aber es ist eben kostet verboten. Mehr Kohle, ja, als Kohle. Ja, kostet ja. Mehr Kohle. Ja, genau. Also das Problem war, die haben ja dieses riesen Smog-Problem gehabt und dem sind sie damit genau. Ja auch Herr geworden. Also so ganz doof war das ja nicht. Aber ja, mit Kohle zu heizen ist auch wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Also das ist bei uns auch irgendwie nur selten, glaube ich, gemacht worden. Weiß ich nicht genau, aber. Ja, früher ist das in Europa auch ganz heftig gemacht genau. Worden. Genau, DDR. Ja. Okay. DDR ganz heftig. Ja. Ja, und ja, weil also, wie gesagt, sonst ist das ja ziemlich raus eigentlich. Das Ding ist halt nur, dass sie jetzt auch Gas hier wieder sagen, so, nee, das geht ja nicht. Und jetzt sitzt sie halt irgendwie in der Provinz halt irgendwie und die haben da ja halt auch zweistellige Minusgrade. Ja. Sitzt sie jetzt halt schön in der Kälte da und irgendwelche Gasheizungen, die sie da bezuschusst haben eine Zeit lang, sind jetzt aber halt in dem Betrieb halt auch ganz schön teuer und ja wunderbare sozialistische Gemeinschaft. Ist auch wieder so, ja, so große Stadt hier, Peking halt, also das geht hier quasi um die Provinz ringsherum, um die große Stadt, ja, so ländliche so, Region so, da halt. Und Diktatoren, die machen das dann einfach so ungefähr, ne? Das stimmt ja irgendwie. Ja, das ist wieder ein Fall für die Wärme des Kollektivismus hier, was wir hier haben. Ja, wir stehen auch kurz vor solchen Verboten, ein paar Jahre noch. Wir haben Sachen verboten. Kurz davor, was? Ja, ja, schauen wir mal, was ist, wenn bei uns das Gas jetzt ausgegangen ist. Ja. Ja, mit Heiz, mit Kohle will ich keine Heizung. Ja, also gucken wir, wer hat denn gerade den Artikel, den hast du doch auch eingereicht. Aber gut, wir heizen ja auch mit, unser Kohle mit Kraftwerken dann, ne? Wenn wir jetzt, ganz viele Wärmepumpen haben oder so und kommen mit dem Erneuerbaren nicht hinterher, dann heizt man natürlich auch mit Kohle. Ne? Fernwärme aus Kohlekraftwerken, gute Idee. Ja, zum Beispiel. Könnte so kommen, obwohl alles ja auch auf Gas umgestellt werden soll, noch zusätzlich bei uns. Ja. Und so weiter, die ganze lange Geschichte. Wie viele Chinesen frieren jedenfalls momentan? Auch keine schöne Situation. Ja, Smog ist eben auch nicht besser. Schwer zu sagen, was man besser finden soll. Also, die leiden. Ja, hier geht es nochmal um die digitale Souveränität und da ging es ja auch eben darum, dass man einige Hardwarebetreiber, vor allem chinesische, eben aussperren wollte. ZTE und Huawei standen da besonders im Fokus. Und da beschweren sich jetzt verschiedene Leute, unter anderem eben hier die Netzbetreiber, natürlich auch Huawei selber, aber auch die Netzbetreiber, die finden das alles nicht so ein bisschen nicht so richtig nötig. Sie sehen da nicht so, also würden gerne mal einen Nachweis zum Beispiel sehen, dass da wirklich irgendwelche Backdoors eingebaut sind. Ja, also im Endeffekt sehen die das schon nötig, aber wir sehen es nicht in allen Fällen für nötig. Also irgendwelche Antennen oder so. Diese übertriebene Regulierungswut lehnen sie jedenfalls ab im Prinzip. Und, ja, übertriebene Regulierungswut. Also wir hatten gerade erst einen Skandal in England, dass die Chinesen da über Jahre hinweg von irgendwelchen offiziellen Leuten irgendwas abgehört haben. Also das machen die auf jeden Fall. Und da gibt's auch ja, ich zitiere nur den Artikel, ne? Also da stand ja so ungefähr da drin. Da stand ja, so jeder, ungefähr, der kann, der macht übertrieben es. Finden halt, ne? Da stand ja, so ungefähr drin, dass sie... Ja, kann sein. Das ist, wer kann, der macht das, kann sein. Da stand so ungefähr drin, dass sie halt bei manchen Geräten, die ist es halt übertrieben. Also zum Beispiel eine Antenne. Genau. Eine Antenne ist ja halt keine Software. Das ist einfach nur ein Stück Draht. Und ja, also ja, und also Huawei sagt natürlich, ja, das ist ja Protektionismus von euch und ihr sperrt uns ja dann hier aus und so. Und das ist natürlich auch ja, klar, genau, dass sie das sagen. Lasst uns ja nicht auf euren Markt und aber die können das ja auch einfach sagen, weil umgekehrt sind unsere Produkte bei deren Markt ja nicht marktfähig. Also, und das liegt natürlich auch teilweise daran, also gerade im Solarsektor, da geht es ja auch irgendwie drum, um diese Richtumkehrer oder was das da ist. Wechselrichter, ja. Wechselrichter, genau. Und so Sachen. Und da hatten wir auch schon diese ganzen Dinge, dass es halt eben einfach mit staatlichem Geld bei denen so zugeschissen wird, dass es halt jenseits jeder Konkurrenzfähigkeit ist. Und das machen die natürlich auch aus Gründen. Das machen die nicht, damit sie da irgendwie einen Reibach machen oder so. Das machen die auch, damit sie die anderen kaputt machen können und dann in Zukunft vielleicht da irgendwie... Ja, also gut ist es auf jeden Fall nicht. Die grundsätzliche chinesische volkswirtschaftliche Marktstrategie, Marktwirtschaftsstrategie, dass sie alle Schlüsselsektoren aufbauen wollen und Dominanz weltweit haben wollen. Und das wird halt staatlich bezuschusst. Ja, das, was wir nicht dürfen. Aber wir machen es ja natürlich gar nicht. Es gibt ja keine Subventionen oder so. Aber wir dürfen es nicht. Was wir aber vielleicht dürfen, ist das, was die Franzosen auch machen, die wollen jetzt auch Social Media für ihre Jugendlichen begrenzen. Und die Tagesschau erzählt hier eine tränendrüsendrückende Geschichte. Ich glaube, von einer jungen Frau und hier diese Psychotherapeutin, wie war das denn nochmal? Die Tochter von ihr, genau, mit 12 Jahren, erstes Handy, erzählt Gall auf einer Pressekonferenz der Organisation Algos Victima. Die Bedingung war, dass wir Eltern den Nutzer kontrollieren und das WLAN-Amt abschalten. Ja, das war halt diese Geschichte von einem Mädchen. Das dann aber eben trotzdem, keine Ahnung, gemobbt wurde, wahrscheinlich von ihren Mitschülern, dass sie jeden Tag nur eine Stunde am Handy sein darf oder so. Keine Ahnung, was es da konkret ging. Das stand nicht so richtig dabei. Hier steht was von Magersucht. Auf jeden Fall ist sie dann krank geworden davon, genau. Und hatte keine Kraft mehr, in die Schule zu gehen. Ja, wie gesagt, das ist eine Geschichte dabei. Und ja, deswegen muss das dann verboten werden, weil, keine Ahnung, nicht der Umgang falsch war oder die Kontrolle zu lasch oder sowas. Sondern das Medium ist böse und deswegen muss das. Die anderen dürfen das dann und die dann nicht und so, ja. Möglicherweise das auch noch, ne, genau. Ja, ich finde diese Verbote, das wird schwierig, ne, die. Keine Ahnung, vielleicht wollen sie die Jugendlichen nur anfixen, dass sie mal wieder ein bisschen Hacken üben oder so, dass sie mal wieder ein paar Wege suchen, die ein bisschen nicht ja, so ganz geradeaus sind, nicht. Aber. Es ist natürlich Quatsch, ne? Aber sowas wie zum Beispiel, ja, also Bewertung und Abmilderung der systemischen Risiken, wenn ich sowas schon wieder lese, dann. Denke ich mir auch schon wieder so, ja, alles klar, George Orwell. Es geht am Thema vorbei wieder, ne? Es ist halt, ja, es ist ein richtiges Problem. Es gibt diese Probleme bei Kindern und Teenagern ja generell immer. Die sozialen Medien verstärken den Effekt ganz und lösen ganz neue andere Effekte aus. Klar, wie gehen wir damit um? Bin ich mir auch nicht klar. Es gibt dieses Problem, aber hier wird das Problem ja wieder nur vor den Karren gespannt, um was ganz anderes hinten zu transportieren, ne? Das ist ja immer der Punkt. Klarnamenpflicht. Ich finde, die Kinder müssten halt einen geschulten Umgang mit Social Media Sachen lernen. Aber da gibt es ja auch keine staatlichen Programme abseits von Medienkompetenz, glaub, was die Staatssender sagen. So, ne, deswegen die Lösungsansätze weiß man und alle Lösungsansätze werden halt nicht in eine Richtung vorangetrieben, die den Kindern wirklich hilft, sondern es werden nur irgendwelche politischen Begehrlichkeiten erfüllt. Überkommene Lehrpläne. Ist da um Religion, oder was? Überkommene Lehrpläne endlich entrümpeln. Nee, die Kopfbedeckung, die man da angeschnitten sieht, die gehört dem Papst und es geht um Latein. Und ich weiß nicht, wer Silvia Bielert ist, ob das hier eine Schülerpraktikantin ist, weil so ein bisschen so liest sich das. nee, ist Politikredakteurin, okay. und alt genug. Dann können wir uns auch lustig machen. Sehr schön. Also, genau. Also, das, so eine Debatte brauchen wir in Deutschland auch. Ich weiß nicht genau, was sie meint. Aber gut. Darüber, ob und wie wir den völlig überkommenen Lehrplan grundlegend entschlacken sollten. Hier kommt dann Sinn rein. Damit Schule, wie es Österreichs Bundesschulsprecherin Hanna Seidel auf den Punkt bringt, junge Menschen endlich auf die Zukunft vorbereitet. Die Schule tut das nicht. Das ist ein deutsches Problem. Gerade an den Gymnasien scheint sich ja seit Jahrzehnten die Meinung vorzuherrschen, viel akademisch hochkulturelles Wissen hilft viel. Und so prügeln sich Generationen von Schülerinnen und Schülern wöchentlich Lernstoff ins Hirn, der genau bis zur Abgabe der nächsten Klassenarbeit hält und dann für immer verloren ist. Du, das ist nicht das Problem der Schule, weil das habe ich geschafft und das haben Millionen andere auch geschafft. Das sich länger zu merken, zum Beispiel Grundrechenarten oder Schreiben und Lesen und so. Und wir sehen heute halt, dass diese Kulturtechniken mehr und mehr verloren gehen, gerade bei jungen Leuten. Deswegen finde ich das auch wieder lustig, dass hier, ihr bringt uns ja nur Scheißdreck bei und so. Finde ich, also, dass es von der erwachsenen Frau kommt, finde ich schon großartig, muss ich sagen. Nachhaltig ist das nicht, sagt sie. Was bringt es, Jugendlichen das 30. Meisterwerk eines männlichen Autoren der Weltliteratur zum Analysieren und Lesen in die Hand zu drücken? Was hat das damit zu tun, ob der einen Penis hat, wäre die Frage, die ich zurückfragen würde. Aber reaktionäres Frauenbild inklusive. Ja, klar, weil alle Männer, die weißen Männer, heterosexuellen weißen Cis-Männer, die ein Buch geschrieben haben, sind natürlich so. Reaktionäres Frauenbild inklusive. Ich hätte schon fast gedacht, sie wollte dafür plädieren, dass die Lehrpläne von diesem ganzen Genderkram und so ein bereinigt werden, aber... Ja, hast du falsch gedacht. Ja, der Wunsch war der, wo der Vater das Gedanken. Wer Interesse an komplexer Literatur hat, kann in der Freizeit Proust lesen. Hätte ich gewusst, dass das so einfach ist. Ne? Das ist ein Proust, oh mein Gott. Marcel Proust. Hier zu entrümpeln hat Sinn. Womöglich auch beim Lateinunterricht in Österreich, der dort an Oberstufen teils verpflichtend ist. Was heißt ein Teil verpflichtend? Heißt das, der Typ hat sich ein humanistisches Gymnasium ausgesucht und da ist halt Latein verpflichtend? Ja, dumm gelaufen, hätte man vorher mal in die Kursverzeichnisse gucken sollen. Ne? Denn eine tote Sprache hilft im Geschichtsstudium nicht, aber auf Weltreisen, im Medizin- oder Ingenieursstudium. Hier ist was, wo ich vor Lachen schon aus dem Fenster springen wollte, aber ich wohne im Erdgeschoss, nämlich das mit der Medizin. Latein, Medizinstudium nie gehört, ne? Braucht keiner da. Der muss auch keinesfalls irgendwelche lateinischen Worte wissen. Über, ja, auch in der Biologie nicht. Muskeln, ne? Über nee, die Tiernamen, Pflanzennamen, über... originale Namen, das muss man alles gar nicht können. Und halt auch diese komplette Ignoranz dem gegenüber, dass Latein die Grundlage von diversen romanischen Sprachen in Europa darstellt. Ne? Wir fangen bei Italienisch an, aber auch halt Englisch. Fast jede europäische Sprache, die Rumänen zum Beispiel ganz besonders, haben lateinische Brocken da drin. Und natürlich hilft das, wenn du Latein kannst, dich in andere europäische Sprachen einfacher einzuarbeiten. Aber das weiß die Dame, glaube ich, gar nicht. Die ist ja nur Politikredakteurin. Keine Ahnung, wann man da von der Schule abgeht. Nach der 9., nach der 10. Latein als Wahlfach anzubieten reicht. Bei den lebendigen Sprachen zu kürzen, ist in Zeiten der Globalisierung und einer Völkerverständigung, die massiv unter Druck steht, aber gar keine gute Idee. Gott, wenn es in Zeiten von Internet, Online-Bibliotheken und KI, was ist in Zeiten von Internet, Online-Bibliotheken und KI braucht? Sind Kernkompetenzen, die den jungen Menschen helfen, das komplexe Wissen auszuwählen, weiterzuentwickeln und wertschöpfend anzuwenden. Also das mit den Sprachen lernen, das kann man ja jetzt wegen Google sowieso so eigentlich sich ersparen, komplett. Ne? Und dann eigentlich kann man sich auch das mit dem Schreiben und Lesen, das kann man sich auch sparen. Man spricht einfach rein in die Maschine und die wird das dann schon richtig übersetzen. Ne? Mhm. So läuft das. Ja, vor allem halt, wie sollen denn Menschen komplexes Wissen weiterentwickeln, wenn du ihnen nicht mal die Grundlagen beibringen willst? Weil du sagst ja, sie sollen nichts Komplexes in der Schule lernen, lesen. Die sollen Proust zu Hause lesen. Wenn du also nicht am Beispiel einer komplexen Literatur schon mal zeigst, wie man die sezieren und interpretieren kann, wie sollen denn Leute dann mit... Ich habe es schon oft gesagt, ich glaube, das ist ein ganz großes Verbrechen an den Kindern, ist ihnen nicht das Fundament der westlichen Zivilisation mitzugeben. Und wenn es so banale Dinge sind wie Grimms Märchen oder die Sagen der klassischen Antike. Zu den Kernkompetenzen, die an kein Fach gebunden sind, gehören KI und Medienkompetenz, auch im Umgang mit sozialen Medien, Demokratieverständnis und politische Bildung. Das ist alter Schwede. Du willst also eine reine Propagandashow machen? KI-Verständnis, ja. Ja, und mit ab und zu unterbrochen davon, wo dann so Tests sind, so ist es KI oder nicht? Malte, weißt du es? War das KI oder war das keine KI? Oder was? Und der Rest soll Indoktrinierung sein und bloß nicht irgendwie die Sachen anwenden, die dazu geführt haben, dass Deutschland jahrzehntelang ein erfolgreiches Land war. Bloß nicht. Ja, das mit den Grundlagen ist halt auch deswegen relevant, weil man sich dadurch halt Kompetenzen aneignet, sich selber Kompetenzen aneignet, im Gegensatz zu einfach nur Methodiken beigebracht zu bekommen. Ja, das führt nämlich dazu, dass man kritisch denken kann und auch zum Beispiel den Lehrplan hinterfragen kann, wenn man sich eigene Gedanken macht. Ne, wenn man zum Beispiel irgendwie in Biologie die Grundlagen lernt und dann später in Sozialkunde hört, ja, es gibt mehr als zwei Geschlechter, ne, dann könnte, ne, es könnte irgendwie relevant sein, die Grundlagen dazu kennen, einfach um die Sachen richtig einschätzen zu können. Aber ja, wie gesagt, haben wir KI und Medienkompetenz, ja, also KI ist generell böse und Medienkompetenz vertraut nur den autorativen Quellen. Ne, was anderes heißt das ja nicht. Damit kommt man nicht weiter. Ja, aber das Grundproblem, ich meine, wir haben ja den hehren Anspruch, was steht im Curriculum drin, was den Schülern beigebracht wird. Das ist ja die Theorie, aber der Alltag in den Schulen zeigt ja auch, wie viel Wissensvermittlung ist überhaupt noch möglich. Ne, also wenn man mit Lehrern spricht, privat, ne, hört man ja immer wieder, ne, die können gar nicht den ganzen Stoff den beibringen, weil es einfach der Ablauf das nicht zulässt. Die müssen immer irgendwas kürzen oder sind froh, wenn sie die Hälfte irgendwie durchkriegen und geben den Rest als Hausaufgabe mit nach Hause oder sonst was. Ja, das ganz andere Probleme. Naja. Und die Dächer, ne? Die Dächer und die Wände könnte man auch mal sanieren. Aber ja. Diese wichtigen Themen dümpeln nach wie vor versteckt in den 16 Lehrplänen der 16 deutschen Bundesländer vor sich hin und werden von der Last des auswendig zu lernenden Lernstoffs einfach erdrückt. Ich weiß nicht, wie die Tante gelernt hat. Silvia, wie hast du gelernt? Ich habe selten Dinge auswendig gelernt, es sei denn, ich sollte was auswendig lernen, also Gedichte oder sowas. Aber in den meisten Fällen habe ich zum Beispiel Vokabeln, die habe ich gelernt, indem ich sie verwendet habe und indem ich versucht habe, irgendwie in mich in die Sprache reinzuarbeiten und so. Das ist halt der Unterschied zwischen Lesen und Verstehen. Sie liest das, ne, und versteht das alles, aber die Zusammenhänge sieht sie nicht. Affen lesen nicht Philosophiebücher. Doch, Otto, aber sie verstehen sie nicht. Ja. Überkommene Lehrpläne endlich entrümpeln. Wird auf jeden Fall helfen. Die Köpfe sind noch nicht leer genug. 3 Stunden TikTok als ersten 3 Stunden wäre noch verpflichtend gut, damit echt gar nichts mehr in den Köpfen überbleibt. Ja, oder man geht in die Schule und macht erstmal Du-Ich-Demokratie. ein Pilotprojekt zur Demokratieförderung an Hannover Schulen. Was hier die Polizeidirektion Hannover mit unterstützt. Und die Polizeidirektion Hannover sitzen ja in der hintersten Reihe. Die bringen den dann dabei. Wie war das? Demokratiefähigkeit ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss gelernt, geübt und gelebt werden. Ja, ganz bestimmt. Bildungs- und Kulturdezernentin Eva Bender. Mann, haben die alle nichts Vernünftiges zu tun? Oder? Das Projekt verbindet Demokratieförderung mit Prävention und stärkt junge Menschen darin, Konflikte fair und lösungsorientiert zu gestalten, sowie Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Meine Güte, oh, das ist aber, das ist ja schon fast Satire, dieser Satz. Konflikte fair und lösungsorientiert zu gestalten. Mhm. Wow, Respekt. Ja, das ist etwas zum Claudia Roth-Style. Ein besonderer Schwerpunkt des Projektes liegt in der Prävention von Hass und Gewalt, insbesondere gegenüber Minderheiten sowie gegenüber Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Komisch. Wie kommen denn diese jungen Leute auf die Idee, irgendwie Feuerwehr und Rettungsdienst und so irgendwie gewalttätig gegenüber zu sein? Uns ist wichtig, frühzeitig Vertrauen aufzubauen, Vorurteile abzubauen. Vorurteile gegenüber dem Rettungsdienst, ja. Und jungen Menschen zu zeigen, dass Demokratie vom respektvollen Miteinander lebt. Ja, da haben wir schon diese berühmte Umfrage in Niedersachsen, dass da jede Menge von den muslimischen Heranwachsenden der Meinung sind, dass diese Demokratie halt nicht so eine gute Idee ist. Aber ja, und das sagt auch die Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten. Gerade junge Menschen sollen erfahren, dass Demokratieschutz, Rechte, aber auch Verantwortung bedeutet. Und dass Demokratieschutz, Rechte, aber auch Verantwortung bedeutet. Und dass Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte Teil dieser demokratischen Gemeinschaft sind. Deshalb setzen wir gezielt auf Prävention, Dialog und gegenseitiges Verständnis. Wir verstehen euch. Hallo, liebe Schüler und Schülerinnen und alle dazwischen. Heute bringen wir euch bei, dass Polizei und Rettungskräfte Teil unserer Demokratie sind. Ey, was willst du, Alter? Halt die Fresse. Du isch Demokratie, Alter. Ja. Ich meine, die Formulierung, dass sie Teil der Demokratie sind, ich meine, die ist jetzt nicht komplett falsch, aber sie sind Teil der staatlichen Infrastruktur. Ganz mal abseits gesehen von der Staatsform, ja. Hat man auch da, wo es keine Demokratie gibt, glaube ich, Polizei und so. Ja, aber ich sag jetzt mal, wenn du irgendein diktatorisches Regime hast, da ist dann Hass und Gewalt gegen die Polizei verständlicher, gegenüber Rettungskräften aber nicht unbedingt. Ne? Also, ja, und drei Mobile haben sie. Nee, das ist reine Barbarei, Rettungskräfte anzugreifen. Pur und das ist nichts anderes als Barbarei. Und das muss man endlich vielleicht in diesem Land auch mal beim Namen nennen und mit entsprechenden Antworten versehen. Ja, und warum? Aber es muss doch möglich sein, hart durchzugreifen in solchen Fällen. Warum passiert das nicht? Weil es gibt auch ein Phänomen, dass irgendwelche Notfälle gemeldet werden und dann werden quasi die Rettungskräfte in eine Falle gelockt. Und das Faszinierende dabei ist, dann werden die Rettungskräfte angegriffen, aber die Medikamente aus dem Rettungswagen werden nicht geklaut. Was seltsam, was eigentlich normalerweise ein Grund wäre, um einen Rettungswagen in eine Falle zu locken, um die Medikamente daraus zu klauen. Aber nee, es wird wirklich nur, um die Leute zu verprügeln. Das ist wirklich sinnlose Gewalt. Nee, man möchte auch Angst in der Bevölkerung erzeugen. Es ist im Endeffekt Terror. Angriffe auf Rettungskräfte sollten als, das wäre doch eigentlich, da könnten wir uns doch drauf einigen. Das wird in Zukunft als Terror bearbeitet. Und entsprechend halt auch von den Behörden verfolgt. Fertig, aus. Das wäre die richtige Antwort. Aber ja gut, ich meine, Angriff auf Beamte oder offizielle Rettungssanitäter, Feuerwehrleute und sowas ist ja schon rechtlich gesehen eine schlimmere Straftat als gegen eine x-beliebige Person. Das passiert aber so oft. Also, ja, das, ich meine, das kennen wir ja, dass höhere Strafen nicht zwangsläufig auch bedeuten, dass es wirklich halt... Ja gut, aber wir könnten es trotzdem langsam mal ausprobieren, finde ich. Also wenn wir so klares ja, völlige Verachtung des Gewaltmonopols und der staatlichen Gewalt haben, wie an Silvester in Berlin und ähnliches, sollte man darüber nachdenken, ob dieses ständige gebetsmühlenhafte, ja, aber härtere Strafensätze, die nutzen ja nichts, nicht vielleicht auch einfach schlicht und einfach eine soziologische Ente. Du hast doch gerade schon gehört, dass wir die ja schon haben, die härteren Strafen. Nee, die müssen noch härter sein. Ja, mein Ding. Die müssen einfach noch viel härter sein, sie müssen auch früher anfangen. Aber da wird dann auch nicht mehr passieren, denke ich mal, weil ja halt eben, ja, die. Warum? Wenn du halt knallharte Konsequenzen hast? Die Umsetzung halt, das ist ja jetzt auch so. Werden ja halt auch 200 Leute oder so festgenommen, ja, mit denen passiert dann irgendwie was, da passiert dann mit denen in Zukunft was Härteres. Aber das scheint ja immer noch nicht zu reichen. Nee, aber anscheinend ist ja auch für diese jungen Leute, gerade wenn sie aus Ländern kommen, wo es härter zugeht, ist das für die ja auch eine Art Hotelaufenthalt. Vielleicht muss man das anders gestalten, ich weiß es doch nicht. Aber wir können nicht so weitermachen, das geht nicht. Weil dann wird die Gewalt halt einfach irgendwann an der Tagesordnung sein. Die Demokratieförderung, die wird das schon beheben, das Problem. Mit dem Angriff Demokratieförderung wird das... Ja, und da kommen dann nämlich die Jugendkorps. Und Korps steht in diesem Fall für das Jugendkontaktbeamtinnen und Beamten. Tja, wer hätte es gewusst. Und Werden die Lehrerinnen in der nächsten Stunde wieder erklärt, wie böse die Polizisten da eigentlich sind? Kompetenzzentrum Erlebnispädagogik. Also das Erlebnispädagogik habe ich ehrlich gesagt auch noch nie als ernsthaften Begriff irgendwo gelesen. Aber gut, scheint es scheinbar wirklich zu geben. Und die Peers gibt es auch. Da kommt nämlich die Expertin Claudia Guzmán de Royos, unter anderem Juristin, MA, Friedens- und Konfliktforschung, politische Bildnerin und vieles mehr. Die bildet Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10 in sogenannten Peer-Coaches aus. Sie lernen die Grundprinzipien der Demokratie kennen, üben, Gespräche zu moderieren und erfahren, wie Demokratie im Alltag erlebbar wird. Anschließend geben sie ihr Wissen. Was bedeutet das überhaupt? Wie ist Demokratie im Alltag erlebbar? Indem man sich miteinander unterhält. Wahrscheinlich. Ja, also es gibt da eine Definition. Aktive Mitbestimmung, Meinungsfreiheit, respektvolles Miteinander in der Familie, Schule, Beruf und Nachbarschaft. Wahlen, Betriebsratssitzungen, Bürgerversammlungen, die aktive Gestaltung von Regeln in Vereinen. Das kommt mir vor, als hätten wir nur so ein Skelett von der Demokratie und die echten Sachen wären da gar nicht dabei, weil ich meine zum Beispiel, ein Haufen Leute möchte niedrigere Energiepreise und trotzdem werden die einfach künstlich immer weiter hochgeschraubt von der Regierung. Und ich könnte 1000 Themenfelder nennen, in denen Dinge passieren, die eben nicht der Wille des größten Teils der Bevölkerung sind. Komisch. Tja. Es bedeutet, aktiv Verantwortung zu übernehmen, eigene Meinung zu äußern und andere zu tolerieren. Ja, das war jetzt vom Bundesministerium für Blabla, Frauen und so. Ja. Ja, anschließend geben sie ihr Wissen in Workshops an jüngere Mitschülerinnen und Mitschüler der Jahrgänge 7 und 8 weiter. Trickle down quasi. So entsteht ein Austausch auf Augenhöhe, der nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch zeigt, welchen persönlichen Nutzen Demokratie für das eigene Leben hat. Ja, also wenn euch das nicht vom Nutzen überzeugt, dann weiß ich auch nicht. Gleichzeitig wird ein realistisches Bild von Polizei und Rettungskräften vermittelt, das zu gegenseitigem Verständnis und Vertrauen beiträgt. Die Free Can Guides. Wie denkt sich sowas aus, ey? So. Kriegen die da Free Can, so Free 20 oder was? Eine leere Dose dabei oder was? Free Can für die ganze Klasse. Man erklärt ihnen, wo sie. Aber nicht Free Candy, das soll man nicht annehmen. Ja, Free Can Abis, aber. Ja, die Free Can Guides sind eine Art Vertiefungsmodul. Jetzt weiß ich Bescheid. Das Angebot richtet sich an Klassen, die Peer Coaches Workshop durchlaufen haben. Im offenen Austausch sprechen die Schülerinnen und Schüler mit den Guides über ihre persönlichen Erfahrungen, Zweifel und Fragen rund um das Thema Demokratie. Boah, ist das Haram oder nicht? Wahrscheinlich die von Weiß gestellte Frage. Dabei entsteht ein Raum, in dem unterschiedliche Perspektiven gehört und ehrliche Gespräche geführt werden können. Zuvor erworbene Kenntnisse werden vertieft, demokratische Haltung gestärkt und das Vertrauen in gemeinsame Gestaltung einer vielfältigen Gesellschaft gefördert. Ja, es ist nämlich nur top-down. Da kommt der Staat vorbei und sagt mal so, ja, jetzt sage ich dir mal, was Demokratie überhaupt bedeutet. Das bedeutet free can. Vielleicht ist das eine Anspielung auf yes, free can. Ja, vielleicht auch das, ja. Bei free can hatte das sich aber nur ein Hannover-Schussprojekt. Ach so, ja. Welches seit 2014 erfolgreich in Hannover besteht. Die Free Can Teamer bilden Workshops in Schulen und Jugendeinrichtungen an. In denen über Themen wie zum Beispiel Gleichberechtigung, Werte, Rollenbilder etc. aufgeklärt wird. Ja, und diese Aufklärung, die kann ich mir gut vorstellen. Die kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist Endrotate, einmal 5 Minuten Hass, bitte, zum Beispiel wahrscheinlich. Ja, da mussten wir nachfragen bei der Anastasia Polonovic, die das geschrieben hat. Wer gibt für sowas eigentlich Geld frei? Das ist doch das Schlimmste überhaupt dabei. Frechheit eigentlich. Ja gut, das ist Demokratie ja nur, nehmen würde ich die waren ja nur dabei, ja, weil ihnen einer sagt, ihr kommt auch hier vorbei. Ja. Was bedeutet eigentlich Free Can? Ich habe es mal geguckt, das ist ein kleines Rabbit Hole. Free Can bedeutet freies Leben und ist als englisch-türkische Wortschöpfung der Name eines Gender-Projektes für Jungen aus sogenannten Ehrenkulturen in Hannover. Uiuiui. Oh ja, da haben wir auch die Rollenbilder. Kulturen legen Männer wie Frauen, Jungen wie Mädchen in ihren Verhaltens- und Entwicklungsmöglichkeiten fest und stehen somit einer freien, emanzipatorischen Persönlichkeitsentwicklung entgegen, richtig? Ja, also zumindest in diesen Kulturen. Der Grundgedanke des Projektes ist es, Einfluss auf diese patriarchalischen Strukturen zu nehmen. Also. In den sogenannten Ehrenkulturen verfügen die Männer und Jungen über etliche Privilegien in den Familien und ihnen fällt letztendlich die Macht zu, Verhältnisse in ihrem kulturellen Kontext in Frage zu stellen und verändern zu können. Ja, das klingt ja sogar die Auseinandersetzung sinnvoll, mit gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen sowie dem Rollenverständnis von Männern und den damit verbundenen Positionen im Machtgefüge zwischen den Geschlechtern. Die gebrauchen können, gehen aber nicht hin. Das Interessante ist ja, warum schreiben sie das nicht einfach hier rein? Und warum sie es hier nicht reinschreiben, ist, weil sie damit ja sagen müssen, dass sich das an eine gewisse Zielgruppe richtet. Genau. Und ich muss mal sagen, das ist ja das typische Blabla, was wir kennen, aber. Diese Ehrenkulturen, ich meine, da kann man ja auch, was ist das für eine Begrifflichkeit, aber das ist ja wenigstens ein punktueller Ansatz, dass man sagt, okay, patriarchalische Strukturen in diesen Ehrenkulturen, nicht ja, wieder in der deutschen Gesellschaft überall. Ne? Ich meine, vergleich mal die deutsche Kultur aktuell mit der Kultur aktuell in den meisten arabischen Ländern. Wo sind die Strukturen patriarchalischer, nicht bei uns? Deswegen, also, ich weiß zu wenig über dieses Projekt. Es ist der übliche Driss, aber wenigstens sind die mal zielgruppenorientiert und werfen nicht der falschen Zielgruppe was vor, was da nicht wirklich das Problem ist. Ja, die Punkte, die gehen da wirklich nicht hin, oder? Du, ich, Demokratie, oh mein Gott. Ja, und nicht nur, dass die Jugendlichen von der Polizei besucht werden, sondern die geben sich auch Jugendliche als Polizisten aus. Nämlich falsche Polizeibeamte. Polizei Hannover nimmt zwei sogenannte Abholer auf frischer Tat fest. Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Hannover haben am Dienstag, dem 20.01.2026, zwei mutmaßliche Bandenmitglieder im Alter von 14 und 15 Jahren festgenommen, die Seniorinnen und Senioren mit der Betrugsmasche in Anführungsstrichen falsche Polizeibeamte bestehlen wollten. 14 und 15 Jahre alt, falsche Polizeibeamte. Nach intensiven Ermittlungen griffen die Beamtinnen und Beamten bei einer fingierten Geldübergabe der Nordstadt zu. Also die Nordstadt von Hannover ist das. Die Jugendlichen stehen nun im Verdacht, Teil einer gewerbsmäßigen Bande zu sein, die gezielt ältere Menschen um ihr Ersparnis bringt. Die Täter im Phänomenbereich Callcenter Betrug, in Anführungsstrichen falsche Polizeibeamte, agieren nach einem festen Muster. Hintermänner, sogenannte Keiler, rufen Seniorinnen und Senioren an, geben sich als Polizisten aus und tischen dramatische Geschichten über drohende Einbrüche auf. Ziel ist es, die Angerufenen zur Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen an vermeintlichen Sicherungsbeamte, in Klammern Abholer, zu bewegen. Ja, und dann haben sie hier am Montag geriet ein 82-jähriger Senior in Hannover Bodfeld in das Visier der Betrüger, nachdem die Täter ihnen bereits am Vortag kontaktiert und vermutlich Beute gemacht hatten, planten sie für den Montagnachmittag eine Fortsetzung der Tat. Also sie gehen sogar zu den gleichen Leuten mehrfach. Gegen 15 Uhr erschien einer der Jugendlichen Beschuldigten in einer der Jugendlichen. Der Jugendliche gab sich als Polizeibeamter aus und wies sich mit einem gefälschten Dienstausweis aus. Ja, das ist eine todsichere Masche. In der Wohnung suchte er aktiv nach Geldverstecken und Wertgegenständen. Gemeinsam mit dem Senior probierte er längere Zeit hinweg verschiedene Schlüssel an mehreren Tresoren aus. Gegen 15.30 Uhr traf dann noch ein Komplize am Tatort ein, da jedoch Nachbarn im Haus aufmerksam wurden und kein geeignetes Transportfahrzeug bereitstand, brachen die beiden mutmaßlichen Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten zunächst ohne Beute. Oh, keine Beute. Die Festnahme in der Nordstadt. Nur einen Tag später, am 20.01., versuchte die Bande ihr Glück bei einem 83-jährigen Mann in der Hannoverschen Nordstadt. Die Hintermänner forderten den Senior auf, eine größere Summe Bargeld von seiner Bank abzuheben und diese vor dem Haus an Kollegen zu übergeben. Ja, weil auf der Bank ist das Geld auch nicht sicher, ne? Da wird es nur geklaut. Was die Täter nicht wussten, die Polizei Hannover hatte die Spur bereits aufgenommen. Und begleitete die fingierte Übergabe unbemerkt. Als die beiden Jugendlichen um 17.40 Uhr vor die Anschrift des Seniors erschienen, um das Geld in Empfang zu nehmen, schlugen die Ermittler zu. Die Einsatzkräfte stellten die Mobiltelefone der jugendlichen Beschuldigten sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beiden die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu den Hintermännern der Bande dauern an. Hinweis an die Bevölkerung. In den vergangenen Wochen häufen sich im Bereich der Polizeidirektion Hannover wieder Fälle von falschen Polizeibeamten. Leider blieb es bis jetzt nicht bei den Versuchen. Die Polizei Hannover verzeichnet vermehrt auch vollendete Taten. Präventionshinweise, so schützen sie sich. Zum Beispiel keinen Jugendlichen glauben, dass sie Polizisten sind. Um sich effektiv zu schützen, rät die Polizei Hannover zu Konsequenzen Einhaltung einer wichtigen Verhaltensregeln. Die Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer 110 an und wird niemals die Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen verlangen. Wer am Telefon unter Druck gesetzt wird oder nach seinen finanziellen Verhältnissen gefragt wird, sollte das Gespräch sofort beenden. Ein einfaches Auflegen ist in solchen Situationen kein Zeichen von Unhöflichkeit, sondern der effektivste Schutz vor Betrug. Grundsätzlich sollten niemals Unbekannte in die eigene Wohnung gelassen werden. Bei angeblichen Amtspersonen ist die sorgfältige Prüfung des Dienstausweises unerlässlich. Im Zweifelsfall sollte man die entsprechende Behörde oder das Unternehmen selbst anrufen, wobei die Telefonnummer eigenständig recherchiert werden muss. Während des Telefonats sollte der Besucher vor der verschlossenen Tür warten. Ist man unsicher, sollte man eine Vertrauensperson herangezogen haben. Ich stelle mir das schon so vor, klopf, klopf, klopf, morgens früh, wir sind hier zur Hausdurchsuchung wegen ihrem Social-Media-Posting. Moment, ich muss erstmal die Telefonnummer von ihrem Vorgesetzten recherchieren. Ja, also das fand ich schon geil. Ich meine, dass sowas gibt, das wusste ich wohl. Aber dass 14- und 15-Jährige sich hier schon erfolgreich als Polizeibeamte ausgeben, also das war mir jetzt so noch nicht bekannt. Da müssen aber alt aussehende 14-Jährige sein. Oder die Leute, die haben eine sehr hohe Dioptrinzahl. Klimaklager. Ja, die Deutsche Umwelthilfe hat mal wieder gewonnen. Juhu, da freuen wir uns aber. Jetzt müssen sie wieder doll nachbessern hier. Schallende Ohrfeige für die Bundesregierung heißt es hier von der Umwelthilfe. Ja, das ist auch so geil, ne, dass sie so tun, als wäre das irgendwie nur irgendeine Bundesregierung, die irgendeinen Schaden erleidet und nicht wir alle. Also wegen irgendwelchem Quatsch. Also es ist wirklich zum Bundesregierung will bis Ende März liefern, ja. Das glaube ich denn sogar. Ja, mehr braucht man dazu eigentlich auch nicht sagen. Also damit ist jetzt Schluss. Ja, aber keine Social-Media-Sachen, ne, wegen Desinformation und so. Das ist ganz gefährlich für unser Land und so. Da leiden wir alle ganz furchtbar darunter. Aber diese zufriedenen Menschen hier, das sind die Guten. Und dass sie jetzt vor ungewählten Leuten da irgendwie durchgekommen sind mit ihrem Quatsch, ist super und toll und ist super gesund hier in diesem Land und es wird ganz prima. Wenn man solche rechtlichen Tricks sieht, das Rechtssystem, dann ist das, fühlt sich das irgendwie gar nicht mehr so ganz demokratisch an. Ne? Da kann man irgendwie auf irgendwelche Rettungskräfte gucken oder so, ja, okay, die gehören dann manchmal dazu. Gehört unser Rechtssystem denn nicht aber nicht auch dazu? Sollte das nicht auch irgendwie gerecht und demokratisch laufen? Ich würde sagen, eigentlich halt schon. Wissen, wo seine beschissenen Grenzen sind, also. Tja. Ja, also die, ich wollte den Artikel auch einreichen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Eigentlich ist das nicht so viel anders als das Ding letzte Woche mit den Ziegelsteinen, ne? Ja, es ist schon eine andere Hausnummer, weil das ist jetzt eine Klage, die läuft schon seit 2021. Ach, so ist das. Okay. Es ist im Endeffekt auch eine Kampagne wieder. Das ist die sogenannte Zukunftsklage von German Watch. Ne? Also da haben viele NGOs und viele Leute zusammengearbeitet. Ne? Die Deutsche Umwelthilfe war halt nur die Speerspitze der Klageerhebung. Ja. 52.000 Unterschriftenteilnehmer haben sich irgendwie der Klage angeschlossen. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll, aber sie waren jetzt nicht Nebenkläger. Ne? Das funktioniert ja so nicht. Aber da gab es halt eine große Kampagne und ja, das ist eine Kampagne, eine Rechts-Lawfare-Kampagne gewesen, die gut war. Sie haben erst darauf geklagt, dass es generell so ein Gesetz gibt und dann, dass das Gesetz nicht ausreichend ist. Ne? Die DOH wollte sicherstellen, dass genau das passiert. Sie klagte erst darauf, dass die Bundesregierung überhaupt ein Klimaschutzprogramm vorlegt. Dann, als das Klimaschutzprogramm 2023 beschlossen war, darauf, dass dieses Klimaschutzprogramm nachgebessert wird. Weil es ist ja nicht genug. Das Ziel dieser und zahlreicher weiterer Klagen, die Bundesregierung zur Einhaltung der Klimaschutzziele zu zwingen. Ja, was sind denn die Klimaschutzziele? Reduktion um 65% bis 2030, ja, und Reduktion um 88% bis 2040. 88%. Ich habe es euch ja schon mal gesagt, wie die Planungen sind. Wie viel Stromverbrauch wird es dann in Deutschland noch geben und so? Viel weniger als heute. Ach das ja, und sie regen sich halt darüber auf, dass Plan, der da und das wir nicht genug ja, machen. Das ist die Strategie der Bundesregierung immer, okay, wir schreiben das ins Gesetz rein und das, was realistisch umsetzbar ist, machen wir und das, was nicht umsetzbar ist, machen wir nicht. Und nach dieser Klage, bei allen Sachen, die nicht machen, kann die Bundesregierung verklagt werden, das zu tun, neue Programme aufzulegen. Wir reden hier über so Sachen wie Tempolimit. Ja, genau, Tempolimit. Ja. Und also auf der Straße ja, einschränken und die ganzen Themen, die wir haben, weil wenn wir 88% CO2 einsparen müssen, zum Referenzwert von 1995 war das, glaube ich, ja, was ist das? Mhm. Ja, ne, das ist vielen Leuten, glaube ich, nicht klar, mit was für Zahlen wir hier hantieren. Ne? 65% bis 2030, 88% bis 2040. Das ist realistisch nicht wirklich darstellbar. Gut, das Gericht hat jetzt gesagt, es wird geklagt, aber die Regierung kann dazu verpflichtet werden, neue Gesetzesvorschläge einzubringen. Hm. Wenn die nicht umgesetzt werden, kann ein Zwangsgeld erhoben werden. So, also, ja, man könnte natürlich sagen, sie sind irgendwie selber schuld oder so, wenn sie sich solche Gesetze schreiben, dann müssen sie die im Prinzip auch einhalten. Aber ja, irgendwie, es ist ja doch immer zulasten von Dritten, nämlich von uns. Ne? Das ist ja doch das Problem dabei. Sorry, eine Reduktion um 88%. Wer denkt, dass sowas möglich ist? Keine Ahnung, das ist eine Fantasiezahl. Ja, aber das erklärt das halt, ne? Naja, Strom billiger als Erdgas, Tesa. Ja, habe ich ja gerade schon kurz angeteasert. Es ist so ein bisschen so eine Geschichte wie letzte Woche, das mit den Ziegelsteinen. Da hat ja eine Firma irgendwie Ziegelsteine aufgeheizt mit billigem Strom tagsüber und so. Und so möchte Tesa das auch machen. Die haben allerdings mit Beton arbeiten die wohl, haben dafür ein kleines eigenes Startup gegründet. Und ja, die wollen dann auch mit Beton, was war das noch? Beton und irgendwelche Hitze. Nix. Mal gucken. Noch über zwei Sachen. Also natürlich nicht nur das Beton, da muss irgendwie die Hitze auch reinkommen, ne? Schon klar. Runter vom Gas, vom Erdgas, genauer heißt es bei Tesa. Die Technologievorständin des bekannten Klebebandherstellers Tesa, hier ist es hier. Ja, war auf der Suche. Weiß ich jetzt nicht genau. Wie haben sie das noch gemacht bei den Ziegelsteinen? Der Hitze da rein? Ich glaube mit Strom, oder? Ja, genau. Strom und Dampf. Dampf sollte dann auch, genau. Ja, der Haken an der Sache ist mit Sicherheit, dass es eben halt auch nicht, ja, dass das keine Lösung bietet, um die Sachen, die man im Sommer einsammeln könnte, in den Winter zu transportieren. Das ist einfach der Punkt, dass man im Winter immer die Heizenergie so massiv braucht, wenn eigentlich gar nicht viel Energie da ist. Ne? Das ist ja das Problem. Also, alles nur so ein Tropfen auf den heißen Stein, auch hier bei Tesa. Aber Tesa rechnet sich da jedenfalls Plus von aus und machen das deswegen. Ja. Ja, davon hatte ich schon ein paar Artikel mitgebracht, mal von diesem Glyphosat in unseren Gewässern und der Analyse, dass es angeblich ja aus den Waschmitteln stammt. Ja, und das ist jetzt mittlerweile so oft vermeldet worden, da würde ich sagen, das wird wohl mittlerweile stimmen. Hier nochmal auch von Öffentlich-Rechtlichen in BR24. Ja, weil sie irgendwann festgestellt haben, okay, wenn wir das in den Gewässern und in den Flüssen messen, haben wir einen Wert. Dann finden wir doch mal raus, wo, aus welchem Punkt wird das in die Gewässer eingeleitet. Und dann haben sie gesehen, ach, das kommt ja gar nicht von den Abwässern, das kommt von den Kläranlagen. Mhm. Und dann sind sie Stück für Stück dem auf den Grund gekommen. Ja. Genau. Ja, also da scheint wohl echt was dran zu sein, von wegen Glyphosat. Alles ist Glyphosat verseucht. Ja, keine Ahnung, sicher, dann, wenn das wirklich so ist, dann wächst an der Stelle natürlich kein Grünzeug mehr. Vielleicht auch kein Moos in den Abwasserkanälen, das wäre vielleicht wird sogar hilfreich, je nachdem. Aber es ist nicht nur die böse Landwirtschaft, darum geht es ja im Endeffekt, ne, die hier der Verursacher ist, sondern das ist jede zweite Hausfrau eben auch, die nicht nur von Hand wäscht oder so. Aber warum ist das überhaupt in Waschmitteln drin? Das ist da nicht drin in Wirklichkeit, sondern das ist eine chemische Reaktion, die durch andere Sachen dann im Klärwerk hauptsächlich, glaube ich, passiert. Ah, okay. Jo. Damit kein Unkraut auf deiner Wäsche wächst. Warum sonst? Ja, stimmt eigentlich. Ja, im Prinzip ist es dann Vermeider wahrscheinlich dann von irgendwelchen Sachen, die entstehen können. Alles, was da wächst, irgendwo wird gekillt. Angeblich ja nur alles, was grün ist, aber gut. Vielleicht ist dann im Detail das Glyphosat doch nicht so wählerisch, wer weiß. Jury finds doctors liable for malpracticing gender surgery lawsuit. Mhm. Ja, genau. Ja. Also es gab jetzt halt letzten Tage, das hat uns der Solano mitgebracht, unser Gast von gestern mal wieder. Und war an mir auch vorbeigegangen. Also scheinbar geht es jetzt in Amerika auch langsam los mit den Gerichtsprozessen gegen irgendwelche Gender-Umwandlungsoperationen. Und wir hatten da ja schon in Großbritannien dieses Tavistock Skandal mit halt allen möglichen mit einem Krankenhaus, wo eine Abteilung halt komplett das missbraucht hat, das System. Kann man nicht anders sagen, ja. Ja, und jetzt hat hier wohl die erste Jury 2 Millionen Schadensersatz jemandem zugesprochen. Ob das jetzt schon final ist oder ob das nochmal weitergeht in eine höhere Instanz, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall nur einer von einigen Fällen, die da jetzt auf dem Weg sind wohl. Also ich hatte auch einen Tweet gesehen von jemandem, der da ein paar Sachen zusammengesammelt hatte. 400.000 für Future Medical Expenses. Mhm. Und es kann natürlich auch so sein, dass das jetzt nur der Anfang ist. Die Leute da kaputt. Ja. Ja, sicher. Könnte vielleicht noch mehr rauskommen, aber könnten vor allem noch mehr Fälle werden, ne? Die dann entsprechend entschädigt werden. Und dann lassen die das wahrscheinlich auch sein. Ne? Toi, toi, toi. Okay, hier heißt jemand Einhorn und der andere ist Deutsch. Ja. Lol. Deutsch hat Einhorn schon have Das klingt sehr gut. Ich sehe den Deutsch. Tja, wer ist denn jetzt hier wer? Also ich hatte von einem Fall mal was gelesen. Es war jetzt ein Einzelfall und ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wo es war, auch in Amerika irgendwo. Da hatte eine Versicherung geklagt, weil da ein Arzt halt mehrere Behandlungen an Transgender-Patienten durchgeführt hat und das halt abgerechnet hat, aber da ist gar keine Behandlung erfolgt. Ne, das war halt wieder so eine Sache, da sind da die Eltern mit dem Kind hingegangen, haben halt Cash auf die Kralle gekriegt und der Arzt konnte das mit der Versicherung abrechnen. So. Das ist ein Fall, den ich auch irgendwo gelesen habe, wo auch noch nicht drüber entschieden wurde. Aber ja, das ist auch noch ein Aspekt, den ich auch noch da reintun will, dass es halt sehr viele Akteure im System gibt, die damit Geld verdienen im Gesundheitssystem. Darf man nicht vergessen. Ach so, also scheinbar ist Deutsch der Anwalt von dem, also der Verteidiger quasi. Ryan's Attorney Adam Deutsch. Achso, er ist der Vertreter von der Geschädigten. Deutsch ist der Vertreter von der Geschädigten. Ja, er wollte 8 Millionen haben, 2 haben sie gekriegt, naja. Nicht so ohne ihn so. Wer ist jetzt Einhorn? Ich weiß, wer Einhorn ist. Da, Dr. Kenneth Einhorn, Psychologist. Achso, das ist also der. Der und Dr. Halt, Simon Chen. Hervorragend. Chen and Einhorn's attorneys argued that Ryan did not express regret for the surgery until years later. Ja, ja. Das kann später kommen, ne? Das ist ja eine Frage von Entwicklung und so. Meine Güte. Wissen Dr. Einhorn, ja. Wissen die nichts von, genau, Dr. Einstein. Dr. Einhorn mit dem OP3. Regrettable. Tja. Es muss Einhorn abgeschnitten werden. So, hier habe ich einen Artikel vom Chatham House, ne, ist Atlantic Council britisch, ne, und hier geht es um einen hegemonialen Machtanspruch von der Türkei international und in der arabischen Welt auf der einen Seite, aber ich möchte da auf ein etwas größeres Thema eingehen, ganz kurz, aber auch stichpunktartig. Es gab ein sogenanntes Projekt IMEC. Ja, das war der India-Middle East-Europe Corridor. Das war quasi eine Art Gegenstück zur Belt and Road-Strategie von China. Ne, da geht es im Endeffekt, dass man halt einen Land- und Seekorridor hat mit vergünstigten Zolloptionen oder gar keinen Zöllen für die Durchfuhr, so um Wirtschaftsstandorte zu stärken. Und ja, das war ein Plan, der auch von der Bundesregierung Deutschlands stark vorangetrieben wurde. So, allerdings ist der jetzt an der Zerstrittenheit der Teilnehmer gescheitert. Ja, also im Endeffekt hat sich jetzt aus dieser ganzen Konstellation etwas ganz Neues gebildet, was wenig Leute vorhergesehen haben. Und zwar es gibt schon so Begriffe wie muslimische NATO und sowas, was nicht ein treffender Begriff ist. Aber was jetzt im Endeffekt passiert ist, es haben sich zwei Lager gebildet, die auch generell mehr oder weniger gegenüberstehen. Wir haben auf der einen Seite haben wir Saudi-Arabien, die Türkei und ja, Pakistan. Saudi-Arabien und Pakistan haben eine militärische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die quasi vorsieht, ein Angriff auf den einen Staat zählt automatisch als ein Angriff auf den anderen. Das ist passiert infolgedessen, was in Saudi-Arabien passiert ist mit den Anschlägen auf die Ölinfrastruktur. Da hat sich ja gezeigt, dass die Amerikaner keinen effektiven Schutz mehr für die Saudi-Arabier bieten. Sie könnten es, sie tun es aber nicht. Das Petrodollar ist tot, die Saudis handeln in gegen chinesischen Renminbi das Öl und so. Das war ja der Hintergrund. Und deswegen hat Saudi-Arabien jetzt ein alternatives Militärbündnis quasi gesucht und hat sich halt an Pakistan gebunden. Und die Türkei ist da jetzt auch mit eingetreten. Also ne, die Türkei ist in der NATO, aber in sehr vielen anderen Partnerschaften. Ne, die haben ja so eine sogenannte Mittelposition zwischen verschiedenen Staaten, also zwischen den Weststaaten und den Oststaaten, nenne ich es jetzt einfach mal, und unterschiedlichen verfeindeten Lagern. Aber die haben sich jetzt auch auf die Seite von Saudi-Arabien und Pakistan geschlagen. Und wer steht auf der anderen Seite? Ja, da haben wir Abu Dhabi, also quasi die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien und Israel. So, und der nächste logische Teilnehmer in dieser Konstellation ist Griechenland. So, da gibt es jetzt Verhandlungen, dass die quasi auch diesem Bündnis, diesem Alternativbündnis da beitreten wollen. Weil Griechenland und Israel haben sehr viele Kooperationen, wollen auch Erdgas-, Erdölexplorationen machen und das Verhältnis zwischen Griechenland und Türkei ist ja sehr schlimm. Und das ist einfach eine sehr seltsame Situation. Ne? Wir haben ja schon die Situation, dass wir Griechenland und Türkei in der NATO haben und die beide Staaten ihre Militärs hochrüsten, weil sie sich vor dem anderen verteidigen wollen. Ja, und jetzt haben wir diese Konstellation Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan. Pakistan, Indien, Todfeinde, ne, ist klar. Ja, das ist einfach es ist ein Ausdruck der multipolaren Welt, in der wir mittlerweile sind. Und das ist einfach sehr interessant. Und die Strategie der Bundesregierung mit diesem großen Korridor, die ist einfach, ja, die ist im Endeffekt, weil die sich zerstritten haben, gescheitert. So, ne, wegen dem, was im Jemen passiert ist, was im Iran passiert und. Und Israel ist natürlich auch immer ein Aufreger. Ja, und das finde ich interessant, weil es gibt ja diese BRICS-Angelegenheit, und das ist ja eine wirtschaftliche Kooperation. Das ist schon was, das hier hat eine ganz andere, das ist kein Nicht-Angriffspakt, das ist ein Beistandspakt. Ja, das sind Kriegsvorbereitungen. Kriegsvorbereitungen sind das. Ja, also deswegen sage ich auch, ja, wenn Griechenland dieser Allianz beitritt von Israel, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, dann wisst ihr, wohin der Weg führt. Und das hoffe ich mal nicht. Ja. Es wird sehr wenig über dieses Thema geredet. Das ist sehr seltsam. Allianzen bilden sich hier nicht Kriegsseiten, scheinbar. Ja, vielleicht eine gute Meldung. Die UNO, United Nations, könnten pleite sein. Ab kommenden Juli droht Zahlungsunfähigkeit. Gibt Gutierrez hier zu Protokoll. Und das läge vor allen Dingen daran, dass die bösen Amerikaner eben überall ausgetreten sind und ja, und auch überhaupt ganz viele Schulden noch hätten. Die Welt erzählt hier von mehreren Milliarden Dollar, die die Amerikaner da noch schuldig wären. Ohne es genauer zu beziffern, finde ich auch ein bisschen komisch, aber ist eben so genannt worden. Also mehrere 2 Milliarden war mindestens. Ne? Ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber ich denke mal, die anderen, wenn sie schon zusammenfinden, neue Regelungen dann schaffen. Das hat er nämlich auch gesagt, dass sie auch vielleicht einfach neue Regeln machen könnten. Dann können ja die Deutschen wieder viel bezahlen, schön. Damit das noch weitergeht mit der. Naja, also, soweit ich weiß, sind sie ja wahrscheinlich aus der eigentlichen UN noch nicht ausgetreten, nur aus diesen ganzen Unterorganisationen, ja, da genau. Frauenkrams und so, das ist ja auch alles eigenständig irgendwie. Ja, und der war früher immer ziemlich fleißig bezahlt und das ist so ein bisschen ins Stocken geraten wohl mindestens. Ja. Dass sie da ein bisschen Rückstand haben, das kann ich mir schon vorstellen, sagen wir mal so. Und der Trump gesagt, nehmen wir mal erstmal zu. Wir sollen das mal einklagen oder so. Verstehe. Ja, ESP-Testing. Oh, habe ich die Website genommen? Egal. Da kannst du gleich ein bisschen runterscrollen. Da haben wir auch eine, in Anführungszeichen, Studie dazu. Da sind aber ähnliche Sachen. Ja, ESP. Worum geht es hier? Ja, es geht um Telepathie, Telekinese. ihr habt das ja alle bestimmt schon mal in einem Film oder in einer Serie oder sowas gesehen. Da sitzt eine Person auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite sitzt eine Person, die hat eine Karte mit 5 verschiedenen Mustern. Kreis, Stern und so weiter. Viereck. Und das ist halt sehr interessant. Also wie ich darauf gestoßen bin, komme ich gleich. Aber es ist halt interessant, weil es gibt eine tatsächliche wissenschaftliche Methode dahinter. So. Und inwieweit die Wissenschaftlichkeit anerkannt ist, werde ich sagen. Es gibt diesen 10er-Test mit den Karten und es gibt einen besonderen Effekt bei diesem 10er-Test, der sich nicht erklären lässt. Und zwar, wenn man den Test beginnt, haben in der Anfangsphase des Testes die Leute eine überproportional hohe Wahrscheinlichkeit, die Karten richtig zu erraten, gegenüber der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit. Und je länger der Test anhält, desto näher wird kommt dieser Wert an der mathematischen Wahrscheinlichkeit, einfach per Zufall das Richtige zu wählen. Und diesen Effekt konnte man nie erklären. Und diesen Effekt hat quasi diese Firma hier, es ist eine private Firma, als Aufhänger genommen, diese Wissenschaftlichkeit dieser Studie nochmal zu untersuchen. Die haben halt eine App entwickelt, haben da verschiedene andere wissenschaftliche Sachen noch mit reingemacht, binaurale Töne, die Gehirnwellen manipulieren sollen, dass man besser in eine Zone kommt, wo man diese telepathischen Fähigkeiten überprüfen kann. Und dann haben sie sich einen Spezialisten geholt, der in den 80er Jahren für das amerikanische Verteidigungsministerium auch an telekinetischen Forschungen beteiligt war. Ernsthaften wissenschaftlichen Forschungen. Ja, also das gibt es ja hier, The Man Stare at Goats und so, wisst ihr alles. Aber es gab viele Forschungsreihen, die pseudowissenschaftlich waren, die aber trotzdem von der amerikanischen Regierung unternommen wurden. Einfach nur für den Fall, dass doch was dran ist. Ne, so. Ja, interessant, dass halt hier so. Ja, das hieß dann aber Remote Viewing, ne? Ja, wie gesagt, das war Man's Dead Goats, das war was anderes. Gibt es ja verschiedene Sachen. Aber wir reden jetzt erstmal über Telepathie und dass man das erkennen kann. Und pseudowissenschaftlich das Ganze, wie gesagt, der einzige wissenschaftliche Kern ist diese statistische Abweichung am Anfang des Testes, die sich nicht erklären lässt. Das könnte man weiter erforschen. Aber was die hier natürlich machen ist, die haben ein System gebaut, wo weltweit die Leute das machen können. Und dann wird der mathematische Wert des Zufalls errechnet und ihre tatsächliche Antwortrate und dann wird da ein Leaderboard erstellt. Das ist auch die erste Grafik irgendwie, so und so viele Punkte. Und dann haben die untersucht, ja, wenn die Leute das mit dieser binaurialen Musik machen, haben sie 20%ige höhere Werte, das zu erraten und so weiter und so weiter. Das ist schön. Es sind natürlich alles Zufallseffekte. Wir sind hier im Bereich von keinen Standardabweichungen oder sonst irgendwas. Aber ich finde es einfach lustig und interessant, weil, wie gesagt, dieser Typ, der für die Regierung gearbeitet hat, ne, ein wirklicher Wissenschaftler, ist, hat gewisse wissenschaftliche Ansätze, aber nur die Grundthese halt, es gibt Statistiken, es gibt Abweichungen zur Wahrscheinlichkeit, aber eine Erklärung dafür gibt es noch nicht. Das Einzige, was wir halt herausgefunden haben, dass diese statistische Abweichung halt vergrößert wird, wenn man diese 40 Kilohertz Töne dort halt den Teilnehmenden auf die Ohren setzt. Ja, einfach nur lustig. Ja, keine Ahnung. Ihr könnt auch dran teilnehmen, kostet ja nichts, läuft noch bis Juli 2026. Ja. Vielleicht seid ihr die nächste Uri Geller, ne? Keine Ahnung. Ne? Aber ich find's lustig. Lustig. ESP. Ja. Und die haben auch eine Studie in Anführungszeichen dazu rausgegeben, die aber nirgendwo peer-reviewed ist oder sonst was. Aber sieht halt sehr offiziell aus mit den ganzen Statistiken und so weiter und so fort. Und halt lustig, ich habe ja öfters mal irgendwelche wissenschaftlichen Studien, die ich vorstelle. Das war nicht die unseriöseste, die ich hier vorgestellt habe. Ja. Kessler-Syndrom, mal wieder. Kessler-Syndrom. Ja, Kessler-Syndrom heißt, die in der Erdumlaufbahn befindenden Satelliten knallen aufeinander. Es entsteht ein Trümmerfeld, dadurch werden immer mehr zerstört, dadurch wird das Trümmerfeld immer größer und das macht im Endeffekt jegliche Anstrengungen, irgendwas in die Umlaufbahn oder jenseits des Planeten zu befördern, führt das ad absurdum, weil einfach zu viel Schrott rumfliegt. Jetzt fliegt ja schon so viel Schrott rum, dass man teilweise die Astronauten nicht mehr zurückholen konnte oder dass man Flüge verschieben muss und so weiter und so fort. Ja, das ist das Kessler-Syndrom und es gibt ja immer mehr Satelliten in der Erdumlaufbahn, gerade diese Konstellation mit ganz vielen Mikrosatelliten, beispielsweise Starlink, die ja dieses Problem theoretisch verschärfen. Da ist man immer davon ausgegangen, okay, es ist ja so, je höher ein Objekt in der Erdumlaufbahn ist, desto länger dauert es, bis es in der Atmosphäre verglüht, wenn es halt keinen stabilen Orbit hat. Und das kann halt bis zu hunderte, tausende Jahre dauern. Deswegen ist das Kessler-Syndrom so ein Problem. Aber im Low-Earth-Orbit dauert es halt nicht so lange, in Jahren maximal, bis die Sachen verbrennen und verglühen. Deswegen wurde das Risiko als gering eingeschätzt, was das Kessler-Syndrom angeht. Jetzt wurde das Ganze aber nochmal untersucht und das Problem ist nicht so einfach. Wenn die Satelliten hochgeschossen werden, ist es ja so, die sind an einem bestimmten Punkt, orientieren sich an anderen Punkten, aber die Umlaufbahn, die wird ja immer schlechter. Das heißt, die müssen immer korrigieren. Und jetzt hat man mal geguckt, wie oft müssen diese Satelliten ihre Umlaufbahn koordinieren und wie funktionieren die Systeme. Ja, es wird halt im Endeffekt von der Erde aus gesteuert, die sollen sich korrigieren und durchschnittlich müssen die, wie viel, also müssen irgendwie 40 oder 42 Korrekturen pro Monat machen, damit die in der Umlaufbahn bleiben und nicht mit anderen kollidieren. Jetzt hat man das ausgerechnet mit verschiedenen Modellrechnungen, wie das Ganze aussieht, wenn die Verbindung irgendwie unterbrochen wird. Sei es durch einen Cyberangriff, durch einen Sonnensturm, wo wir ja immer mehr von haben werden in der nächsten Zeit, wo die Kommunikation auseinanderbricht. Und da wurde im Endeffekt berechnet, dass es eine Zahl gibt, die sogenannte Crash-Clock-Zahl. Und die Crash-Clock-Zahl ist derzeit bei 2,8 Tagen. Heißt, wenn 2,8 Tage lang die Kommunikation mit den Satelliten gestört wäre, dann würden die Satelliten miteinander kollidieren und einen Kessler-Effekt auslösen. Zunächst im Low-Earth-Orbit, was ja auch schon mal scheiße ist, was wir nicht wollen. Obwohl der nicht so lange weg wäre. Ne? Das wäre kein Weltuntergangs-Event oder ein sowas, sondern es wäre halt einfach nur extrem unangenehm, aber durch diese Kollisionen könnten halt doch tatsächlich so viele Teile in eine höhere Umlaufbahn geschleudert werden, dass es ein tatsächliches Kessler-Syndrom auslösen könnte. So, Das, ja, einfach nur ein kleines Update zum Kessler-Syndrom. Es wird ja immer gesagt, ja, die Satelliten, die verglühen doch ganz schnell, da kann gar nichts passieren. Ja, wenn wir einen Sonnensturm haben und für 3 Tage die Kommunikation verlieren, kann da doch einiges passieren. Da müssen wir ganz viel Glück haben. Sonst können wir Weltraumflüge für die nächsten 100, 200 Jahre knicken. Ja. Hm. Und der Asteroid ist immer noch nicht auf dem Weg. Ja. Der Asteroid, der kann dann eine Schneise durch den Weltraumschrott brechen. Dann können wir noch ganz schnell abhauen, bevor der aufschlägt, wenn wir es überhaupt wollen. Springen einfach hoch, wenn der aufschlägt. Ja, das wäre doch mal ein schöner Science-Fiction-Film. Ja, im Weltraum hört euch keiner gendern. Geh doch mal in den Wald auch vielleicht. Ja, was er freut, Bienen zerschmettert, was er schadet. Nee, ist Knicklicht, Miete pro Kopf, geht auf letsafespace.net und geigt da die Meinung mal so richtig. Nur machen wir da Mikro sauber. Das war gerade ein bisschen muckelig. Gemurmelt, ja. Gemurmelt, ja, da muss ich etwas. Ja, aber letsafespace.net habt ihr da mitbekommen, ja. Ja. Wir haben Moldbook nicht drin. Nee, haben wir nicht. Moldbook ist es. Ja, das ist das KI-Forum, ne? KI-Forum, sagt mir nicht mal was. Siehst du mal, ich bin alt, ich krieg ja gar nicht mehr alles mit. Hat es das nicht gesagt? Moltert, oder wie das heißt? Moltet? Moltet heißt dieses Forum. Irgendwie ein Forum, wo KI-Agenten, die freien Zugriff aufs Internet haben und Computer steuern können, halt irgendwie über Leute über Sachen reden. Okay. Ja, und wenn ihr überhaupt noch kennt, nur eine Emulation ist von, ne, die imitieren einfach, was andere Leute reden und dann simulieren die, okay, was würden wir reden? Ne, über irgendwelche Programmieränderungen oder wie verstecken wir uns vor den Menschen oder keine Ahnung. Ja, Meldestelle Kulturmarxismus, ne? Genau, ja, Schmetter bitte. Über Eis haben wir auch nicht geredet, aber haben wir ja gestern ein bisschen. Ja. So, tschüss. Nice, nice, nice. Du magst es. Stop, collaborate and listen. Tja, die erste Sendung der nächsten 10 Jahre. Over, it's over, it's over. Oh. Kulturmarxismus.